Das ist jetzt mit Verstärker. Ja, ja, genau. Aber irgendwie geht man das auf die und die. Aber ich mach's nicht allzu laut. Das ist ja auch laut. Ich mach mal einen Verständnistest. Ich glaube, ich bin so zu verstehen überall, ja? Also zu hören. Ich gebe mir auch Mühe, dass es auch zu verstehen ist. Dann mal langsam los. Kurze Vorstellung. Ich heiße Jonas Köper, das halt zu viel. Und ich arbeite mit an dieser politischen Zeitschrift Gegenstandpunkt, die diese Veranstaltung hier trägt. Und da kann man sich auch einschlägige Nummern auch zum Thema des heutigen Abends da hinten am Büchertisch kaufen. Ich bin gebeten worden anzusagen, dass es in Berlin einen Arbeitskreis gibt zum Thema Arbeit und Reichtum. Das ist eine Einführung in die Ökonomie des Kapitalismus. Und wer an diesem Arbeitskreis Interesse hat, kann sich da an dem Büchertisch informieren und das Technische koordinieren, wie man da hinkommt und so. Ich will etwas vortragen zum Thema Nationalismus. Was vortragen zu der Erklärung vom Nationalismus, und das artet unweigerlich zu einer Kritik des Nationalismus aus. Ich werde mich nicht beschränken auf diese rechtsradikalen Killerbanden. Nicht nur deswegen werde ich mich nicht darauf beschränken, weil vielleicht im Beiz im Januar das Thema dann mal die Rechtsradikalen sind. Steht noch nicht ganz fest, könnte aber sein, dass das dann da das Thema ist, sondern ich will mich deswegen nicht darauf beschränken, weil ich erläutern will, dass diese rechtsradikale Ecke nicht der braune Sumpf ist, sondern die Sumpfblüte auf einem viel breiteren Sumpf namens Nationalismus. Das wird einem ja eigentlich immer nahegelegt und zurzeit auch wieder geradezu abverlangt, dass man so eine Trennung denken soll zwischen dem schlechten Nationalismus mit Ismus hintendran und einem guten, ehrbaren, korrekten, vertretbaren Nationalgefühl, einem Patriotismus, an dem es nichts zu kritisieren gibt. Da ist die politische Debatte im Zusammenhang mit diesen rechtsradikalen Totschlägerbanden, die da 10 Jahre durch Deutschland gezogen sind, wieder eine hochoffizielle Lehrstunde, die einem nahelegt, bitteschön, da liegt die Scheidelinie. Da sind ja im Deutschen Reichstag alle Parteien aufgestanden, haben sich nebeneinander gestellt und haben sich auf den Standpunkt gestellt und haben ihn vertreten. Wir kennen keine Parteien mehr, wir sind die demokratischen Deutschen und wir haben mit dieser mörderischen Ausländerfeindlichkeit nichts, aber auch gar nichts zu tun. Das war so ein offizieller Akt einer Grenzziehung, die im Namen des deutschen Volkes vorgenommen wurde und vom deutschen Volk nachvollzogen werden sollte. Wie gesagt, ich will mich mit diesen Rechtsradikalen heute wirklich immer nur so dort beschäftigen, wo sie dann als Konsequenz aus dem Nationalismus bei mir zur Sprache kommen. Aber diese Sorte von Abgrenzung will ich am Anfang einleitend dann doch mal nicht so stehen lassen. So komme ich dann schon auch in mein Thema rein. Man kann ja einmal die ganz billige Frage aufwerfen: Wie ist das denn gegangen, dass da diese rechtsradikalen Totschlägerbanden 10 Jahre durch Deutschland gezogen sind und mit schöner Regelmäßigkeit Ausländer umgebracht haben? Da muss man nicht in Verschwörungstheorien reingehen. Da kann man eine offizielle Erläuterung sich mal kurz vor Augen stellen, die hieß: Das ist deswegen so reibungslos gegangen, weil sich eigentlich alle Ermittler, alle Polizeiorgane und auch die Staatsschutzorgane auf eine Sicht dieser Morde festgelegt hatten, die in dem Wort Dönermorde zusammengefasst war. Das waren die Dönermorde. Was war das denn dann für eine Sicht in den staatlichen Ermittlungs- und Verfolgungsorganen? Das war die Sicht, naja, das eine ist Deutschland, aber in Deutschland gibt es diese Parallelgesellschaften, in denen Döner gemacht wird. Diese eigentlich nicht so richtig integrierten und zu Deutschland dazugehörenden Sondergesellschaften, und in denen kommt sowas vor: Umbringen. Das war diese Mafia-Optik, mit der die Ermittlungsbehörden offenbar sich ziemlich festgelegt hatten. Sie hatten sich auch sinnigerweise den schönen Namen Sonderkommission Bosporus gegeben. Was die Ermittlungsbehörden da offenbar ein bisschen als einseitige Optik drauf hatten, das ist eigentlich das durchgesetzte nationale Urteil in diesem Land. Überhaupt nichts nur an den ganz rechten Rändern der Gesellschaft vertretene Urteil. Ja, ja, so ist es. Es gibt Deutschland und da drin gibt es, und das ist problematisch, Parallelgesellschaften und die sind schon als solche eine fragwürdige Zone in diesem unserem Lande. Da haben sich die Ermittlungsbehörden auf eine Optik verlegt, die war gar nicht so ganz anders als die Optik von dieser braunen Armee-Fraktion. Die haben das auch so gesehen mit, da sind die, die nicht in die deutsche Einheit, in die deutsche Gesellschaft, in die deutsche Nation reingehören. Mit einer gewissen Radikalisierung, dass die nicht in Parallelgesellschaften Verbrechen wittern, sondern meinen, die Parallelgesellschaften von Ausländern sind schon das ganze Verbrechen an Deutschland und das haben sie dann gegen diese Leute exekutiert. Das ist mal die eine Bemerkung zu dieser anempfohlenen Abgrenzung. Die zweite Bemerkung zu dieser Sorte, wie sich die demokratischen Parteien da aufgestellt haben gegen den militanten Rechtsextremismus. Was war das eigentlich, diese Demonstration aller Parteien im Deutschen Bundestag, die da unter diesem Motto eben stand: Wir, alle demokratischen Deutschen, wir kennen keine Parteien mehr, wir kennen keine Interessenstreitereien mehr, wir kennen nur noch Deutschland. Wenn wir zusammenstehen gegen eine solche Schande, das war das Wort der Kanzlerin, so eine Schande, was hat die eigentlich da für alle Deutschen stellvertretend als das eigentliche Vergehen dieser rechtsradikalen Mörder markiert? Ja, nicht, dass dann hinterher etliche Ausländer gestorben waren, sondern das Vergehen und das Objekt des Vergehens war Deutschland. Dem ist eine Schande, dem ist ein Schaden zugefügt worden. Die Nation ist eigentlich die Geschädigte gewesen in dieser Optik von diesen rechtsradikalen Mörderbanden. Und was die Parteien da vorgeführt haben, das war im Namen der Nation eine einzige Sorte von nationaler Gleichschaltung in der Entrüstung, dass Deutschland so etwas angetan wird. Und diese Sorte nationaler Ausgrenzungswille gegen diese faschistischen Mörder ist wirklich ganz was anderes, als an denen mal etwas zu kritisieren, an der nationalistischen, mörderischen Gesinnung von denen. Es ist ja im Namen der Nation nichts anderes als ein Ausgrenzungsantrag. Und das ist eigentümlich, dieses Deutschland von Schändern freihalten, säubern, was da die demokratischen Parteien demonstrativ vorgegeben haben. Das ist schon wieder eine Denkungsart, die ist sehr dem ähnlich, was solche faschistischen Totschläger bewegt. Die Nation von Volksschädlingen von Schande befreien, das ist überhaupt die Denkungsart dieser Leute. Das ist überhaupt das, was sie als Rechtsbewusstsein drauf haben, wenn sie dann durch die Lande ziehen und damit ernst machen, weil sie meinen, weil das ihre Auffassung ist, dass der Staat es in dieser Frage an Konsequenz vermissen lässt. Also darüber will ich einsteigen. über eine Kritik, eine kritische Auseinandersetzung mit dieser offiziell gebotenen Trennlinie zwischen dem misstrauisch beäugten Nationalismus, insbesondere in der rechten radikalen Form, und dem hoch angesehenen, ehrbaren Patriotismus, dem Nationalgefühl und so. Was ist da eigentlich dran? Wie geht deren Verhältnis wirklich? Ich habe schon ein bisschen was angedeutet. Man kann sich's mal so zurechtlegen. Was machen denn solche immer gleich feindseligen militanten Nationalisten? Die pöbeln halt rum, diese Fremden, diese Zuwanderer, die nehmen uns, wie sie sich ausdrücken, alles weg. Die Wohnung, die Arbeit, die gehören nicht zu uns und sind insofern schon ein Schaden an uns. Ausländische Staaten, ausländische Völker schaden uns und so weiter. Und achte mal auf diese Ausdrucksweise des radikalen Nationalismus auf der rechten Seite. Der unterstellt in jedem seiner Sätze dieses: Wir sind ein Wir. Wir sind eine Gemeinschaft als Nation. Diese Gesinnung des nationalen Gemeinschaftsbewusstseins spricht er überhaupt an. Das macht übrigens auch das Einfache, Lockere an der rechtsradikalen Agitation aus. Die wissen immer schon auf der anderen Seite, dass sie dort dieses Wir-Gefühl ansprechen können, weil es da ist. Was sie da nämlich ansprechen mit ihren Brandparolen, das ist genau die Gesinnung des ehrbaren und hochgeschätzten Patriotismus, dass es sich bei der Gesellschaft, in der wir leben, um so etwas wie eine einige Gemeinschaft, eben ein solches Wir, handelt. Weil das nie gemacht wird, gehe ich es mal durch, unter dem Gesichtspunkt beide Seiten, den Nationalismus und den Patriotismus, unter dem Gesichtspunkt, stimmt es überhaupt, was die so sagen? Was diese ausgrenzenden, feindseligen Nationalisten da behaupten, das ist eigentlich ziemlich schnell zu erkennen, als das stimmt überhaupt nicht. Das ist unwahr. Das ist praktisch dumm. Die nehmen uns die Wohnung weg, die nehmen uns die Arbeit weg. Das ist einfach unwahr. Es sind in einer freien Marktwirtschaft nach wie vor allein die Grundbesitzer und Vermieter, die Befugnis haben, anderen Leuten mit Mieten das Wohnen zur Unmöglichkeit zu machen. Die erhöhen die Mieten, nicht Zuwanderer, die auch mieten müssen. Es sind in einer freien Marktwirtschaft ausschließlich die Unternehmenseigentümer, niemand sonst hat von Staats wegen die Befugnis dazu, die darüber befinden, welche Arbeitsplätze es überhaupt gibt, mit welchen Leuten sie die besetzen. Es sind die Unternehmenseigentümer bzw. ihre Manager, die inländische und ausländische Arbeitnehmer, welche die mittlerweile von dem freigemachten europäischen und globalen Arbeitsmarkt auch zu holen sind, gegeneinander ausspielen, die dann eben ihre Arbeitsplätze mit den billigsten, die sie kriegen können, besetzen und die auf diese Weise für alle, die auf Lohnarbeit angewiesen sind, das Lohnniveau senken. Das sind nicht die zugewanderten Lohnabhängigen, die darunter genauso zu leiden haben wie die Eingeborenen. Diese Denkungsart ist auch in einem praktischen Sinn unvernünftig, um es mal vornehm zu formulieren. oder einfach dumm. Würden sich die Leute als Mieter auf das als Standpunkt stellen, worum sie sich kümmern müssen als Mieter, dann hätten sie als Zuwanderer und Eingeborene ein gemeinsames Interesse. Und dann wäre ihnen klar, dass sie zu den eingeborenen Grundbesitzern und Vermietern eher ein gegensätzliches Interesse haben. Würden Sie sich auf den Standpunkt stellen, die Sache zu betrachten vom Standpunkt der Lohnabhängigkeit? Naja, dann ergebe sich auch, dass es in der Frage des Interesses eines Lohnabhängigen zwischen einem Eingeborenen und einem Zuwanderer nicht einen Gegensatz, sondern eine Gemeinsamkeit desselben Interesses gibt und man kollidiert mit den Berechnungen der eingeborenen Unternehmenseigentümer. Es ist also pure Unvernunft, mal so betrachtet, wenn sich national denkende Leute alle Eingeborene in der Nation in einer einzigen großen Gemeinsamkeit zusammendenken und den Gedanken wälzen, dass nur nicht dazugehörige Ausländer in diese Gemeinschaft Hader und Zwietracht bringen könnten. So viel mal zum, es stimmt nicht und es ist dumm. Das waren jetzt meine Einwände, kurz gefasst, gegen diesen feindseligen Nationalismus. Was aber wenden besonnene Patrioten dagegen ein? Wenn die sich gegen einen solchen immer gleich feindselig werdenden Nationalismus stellen, dann kommen sie mit Parolen, die ihrerseits nicht wahr und nicht vernünftig sind. Dann reden sie dagegen an und sagen, aber die Zuwanderer, die nutzen doch, manche jedenfalls, unserer Wirtschaft. Die nutzen uns. Und das ist eine Unwahrheit. Unwahr an diesem Einwand der Patrioten ist dieses Unser und Uns. Da gilt dasselbe, in der Gesellschaft des Privateigentums gehört die Wirtschaft nicht allen Bürgern, sondern den Unternehmenseigentümern. Und was als Nutzen in den Unternehmen anfällt, sei es nun von Eingeborenen oder Zugewanderten erarbeitet, fällt ins Unternehmenseigentum und nicht in das Eigentum von allen. Das ist also eine Unwahrheit, dass die Ausnutzung ausländischer Arbeitnehmer in deutschen Fabriken unser Nutzen sei. Es ist also so, dass hier Patrioten ihrerseits nicht mit einer Wahrheit antreten, wer in dieser Gesellschaft wirklich für Nutzen zuständig ist, wer den Nutzen hat. Und wer in der Regel nur sehr viel Arbeit dafür hat, wenn er sie denn bekommt, und einen immer unsicheren Verdienst. Aber diese Patrioten, die so argumentieren, die für die Zuwanderer Partei ergreifen gegen diese pöbelnden rechten Nationalisten mit dem Argument, aber die nutzen uns doch. Die wollen mit diesem Argument auf etwas hinaus. Die wollen die Rechten, und das ist interessant, auf haargenau die Art und Weise fertig machen, wie Rechte Ausländer fertig machen. Der Vorwurf an die rechten Nationalisten heißt nämlich, das sind eigentlich Nationalschädlinge. Das sind welche, die wollen uns den Nutzen wegnehmen, den uns die Zugewanderten erbringen. Das sind welche, die schaden, und man achte mal drauf, die Parolen kennt man, die schaden unserer Wirtschaft, die schaden unserem Standort, die schaden dem Ruf unseres Landes und dann landen sie wieder bei dem, die schaden uns. Jetzt habe ich sie beide mal kurz durchgegangen und komme zu dem Befund, bei beiden liegt das vor, was Nationalismus ist. Das war er nämlich eigentlich schon, der ganze Gedanke des Nationalismus. Dieser Gedanke einer Gemeinschaftlichkeit aller Bürger eines Staates untereinander, dieser Gedanke, die stehen zusammen, die gehören zusammen und sind nicht mit Interessensgegensätzen unterwegs. Es ist dieser Gedanke der Gemeinschaftlichkeit aller Bürger untereinander und auch der Gedanke einer Gemeinschaftlichkeit aller Bürger mit ihrem Staat. Das ist ganz elementar der Gedanke des Nationalismus. Und die Leute, die diesen Gedanken haben, also so ziemlich alle unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen, mehr oder weniger militant, die haben ihn alle in der Regel nicht einfach als so einen theoretischen Gedanken, dass sie sich das so denken, sondern der Nationalismus ist in der Regel eine Sorte von Denken, die ist immer gleich im Impetus einer besorgten Anteilnahme an dieser Gemeinschaft unterwegs. Die sorgt sich um diese Gemeinschaftlichkeit des großen Ganzen. Die ist parteilich für die Nation. Die ist immer im Impetus unterwegs, Schaden und Zwietracht an dieser vorgestellten Gemeinschaftlichkeit zu wittern, die im Prinzip nach diesem Gedanken immer nur von Nicht-Dazugehörenden kommen kann. Und das ist etwas Eigenartiges an diesem nationalen Denken. Da liegt auch richtig, ich sag mal so, der Absprung für das Erklärungsnotwendige an dieser Denkungsart. Bewegt wird dieser Gedanke ja schon von Erfahrungen der Gegensätzlichkeit im Lande. Leute, die diesen Gedanken haben, die kennen schon Reibereien, ja Schäden in der Nation, im Staat, für die sie so besorgt Partei ergreifen. Man erinnere sich da oben die Wohnungsfrage, die Arbeitsplatzfrage. Ja, an sowas denken die schon. Aber dass sie solche Reibereien dauernd erfahren, solche Gegensätzlichkeiten von Interessen, das ist bei national denkenden Menschen nicht der Anstoß dazu, dann mal sich zurückzulehnen und zu prüfen, ob sie überhaupt richtig liegen mit ihrer Vorstellung von der Gemeinschaft, die alle Deutschen und Deutschinnen bilden. Die prüfen nicht, in was für eine Gesellschaft es sie da hinein verschlagen hat, zu der sie diese geistige Haltung einnehmen. Die fragen nicht, womit muss ich mich da eigentlich rumschlagen? In was für wirtschaftliche, politische Konfliktverhältnisse bin ich da eigentlich hineingestellt und dauernd praktisch eingebunden? Was bringt mich mit Leuten in Kollision, seien die nun eingeboren oder zugewandert? Die prüfen das nicht und machen dann von der Prüfung, von der theoretischen Beschäftigung damit abhängig, wie sie sich zu der Gesellschaft stellen, in der sie da leben. Die machen diese Erfahrung und nehmen aus allen diesen Erfahrungen immer bloß den Antrieb dazu, umso energischer und parteilicher geistig für ihre Vorstellung von der nationalen Gemeinschaftlichkeit einzutreten. Ihre Sorge, ihre Parteilichkeit für das nationale große Ganze steht fest und von der aus ordnen Sie die auch Ihnen geläufigen, durchaus hässlichen Erfahrungen in diesem Staat ein als Stachel für dieses Ihr Engagement für die Gemeinschaftlichkeit des großen Ganzen. Für so etwas wie ein Engagement, die Nation, das Vaterland oder wie auch immer Sie sich ausdrücken, vor solchem Hader und solcher Zwietracht in Schutz zu nehmen. Das ist ein erster Vorbefund über das, was wirklich Nationalismus charakterisiert. Nationalismus, so wie er gang und gäbe ist, ist überhaupt nicht dieses zufriedene Einheitsgefühl. Das gibt's mal, wenn gerade Fußball-Weltmeisterschaft ist, wenn Nationalfeiertag ist. Da ist der Nationalist mal zufrieden bei sich selber und gruselt sich. Mancher, aber die meisten müssen ja arbeiten gehen, bleiben manchmal bis 12 Uhr abends auf und dann wird die Nationalhymne im Radio gedudelt und dann kriegen sie ein Kräusel auf der Nackenwirbelsäule. Aber denn die Normalform des Nationalismus ist anders. Die Normalform des Nationalismus ist eigentlich immer ein bisschen kritisch, immer ein bisschen unzufrieden mit dem wirklichen, mit den wirklichen Erfahrungen in der Nation gemessen an ihrer parteilich gefassten Vorstellung von der Gemeinschaftlichkeit. Wittert dauernd Störungen, wittert dauernd Stören Friede an der Einheit der Nation, für die er aber umso entschiedener ist. Stimmig ist es nicht. Aus erfahrenen Schäden und aus erfahrenen Interessensgegensätzen im Lande sich immer bloß dazu anregen zu lassen, umso entschlossener für die Vorstellung einer Gemeinschaftlichkeit aller Deutschen zu sein. Und von daher erlaube ich mir die Frage, wie kommt man auf diese Auffassung? Diese Frage zu stellen, wie kommt man eigentlich auf die Idee, national zu denken, nationalistisch zu denken, patriotisch zu denken? Wie kommt man darauf zu sagen, ich bin ein Deutscher und wir sind die Deutschen? Diese Frage zu stellen, wie kommt man darauf, ist für Patrioten das Abwegigste von der Welt. Jemanden zu fragen, warum bist du dir eigentlich sicher, dass du Deutscher bist? Da packt er sich an den Kopf und hält dich für einen, der vom Mars kommt. Weil die Antwort darauf heißt, das bin ich. Punkt. Insofern muss man ein bisschen rütteln an diesem Gedanken, um den überhaupt zugänglich zu machen für die Frage, vielleicht sollte man sich das doch mal fragen, wie man da eigentlich drauf kommt, national zu denken. Dazu mache ich drei Anregungen, warum das gar nicht so selbstverständlich ist, so zu denken. Erste Anregung. National denkende Menschen bringen das locker über die Lippen zu sagen, es ist doch klar, ich und mein Land. Ich habe mein Land. Dem möchte ich antworten, sachlich ist es genau umgekehrt. Dein Land hat dich. Das Land hat seine Staatsangehörigen, ein schönes Wort im Deutschen. Die gehören dem Staat an. Und dieses einem Staat wie Deutschland angehören, das ist das Passivste von der Welt. Da hat der Mensch nichts, aber auch gar nichts dabei zu melden. Dem deutschen Staat gehört man qua Geburt an. Und als so ein kleiner Wurm kann man den Fehler, Nationalist zu machen, noch gar nicht machen. Nationalist zu sein, noch gar nicht machen. Dem gehört man ganz passiv an, durch den Akt der Hoheit. durch nichts sonst. Dass man das als deutscher Staatsangehöriger ist, das Objekt der gewaltsamen Zuordnung zur nationalen Herrschaft. Das wird so im zivilen Alltag den Menschen eigentlich nicht so greifbar. Aber das wird greifbar in dem Moment zum Beispiel, wo eine Gruppe in einer Nation auf die Idee kommt, mit der Parole ich und mein Staat ernst zu machen und zu sagen, ich brauche aber einen anderen. Also wenn die Basken in Spanien auf die Idee kommen, mit dieser Parole ich und mein Staat ernst zu machen, dann sind sie Separatisten und bekommen mit aller Härte vom Zentralstaat zu spüren, dass die Staatsangehörigkeit eine Frage des gewaltsamen Zugriffs des Staates auf die Leute ist. Separatismus wird ausgerottet vom staatlichen Gewaltmonopol. Das bekämpft ein Staat im Innern geradezu mit Maßnahmen wie einen Krieg. Anderer Hinweis darauf, dass die Staatsangehörigkeit überhaupt nichts damit zu tun hat, dass der Mensch sich dazu entscheidet, seinem Staat zugehören zu wollen. Ein anderer Hinweis darauf sind die Flüchtlinge. Die würden ja gerne alle Deutschland angehören. Da stehen ja etliche bereit in Nordafrika. Und was erfahren sie? Dass es nicht vom Willen von Leuten abhängig ist, ob sie einem Staat angehören dürfen, wie sie wollen. Sie werden von dieser europäischen Grenzschutztruppe Frontex mit Stacheldraht, mit militärischen Maßnahmen abgehalten. Sie ersaufen im Mittelmeer, sie werden dort abgewehrt und so weiter. Ein einziger Hinweis darauf, Staatsangehörigkeit ist keine Wahlhandlung. Zweiter Anlauf, mal zu sagen, dieses nationale Denken hat schon verdient, dass man mal fragt, wie kann man auf sowas nur kommen? Eben diese Vorstellung, unser Zusammenleben. Unser Zusammenleben als Deutsche. Eins kann man nicht bestreiten. Der deutsche Staat organisiert mit seiner Rechtsordnung für die Menschen unter seiner Hoheit tatsächlich so etwas wie einheitliche Lebensverhältnisse. Eben einheitliche Rechtsverhältnisse, in denen jeder zusehen muss, wie er seinen Interessen nachgeht. Aber diese einheitlichen Lebensverhältnisse, die es da gibt, die haben doch nichts davon an sich, dass das so etwas wie ein Zusammenleben der Menschen im Sinne eines gemeinschaftlichen Zusammenstehens wäre. Da geht es doch in diesen einheitlichen Lebensverhältnissen in einem Staat wie Deutschland nicht um so etwas wie sich einander in die Hand zuarbeiten. Konkurrenz ist auch erklärtermaßen das gesellschaftliche Prinzip in diesem Laden. Dauernd Konkurrenz um Geld. Gegeneinander, gegen Arbeitskollegen, aber auch gegen den Beschäftiger. Konkurrenz um Eigentum. Das ist das umfassende Gesellschaftsprinzip. Und das ist so ziemlich das Gegenteil von einem gesellschaftlichen Leben des Zusammenlebens, des gemeinschaftlichen Tuns. Der Staat, in dem man zusammenlebt, ist ja auch nicht von ungefähr Staatsgewalt. Das ist ja nicht der technische Ausschuss einer Kooperative. Er ist Staatsgewalt, er ist erklärtermaßen Gewaltmonopol, der die Gesellschaft in ihren Interessensgegensätzen in den Bahnen seines Rechts zusammenhält, auch unter Ausübung von zwingender Gewalt. Dritter Anlauf. Das nationale Denken sagt, wir sind wir. Wir Deutsche sind die Deutschen. Gebildete Leute haben dafür auch noch alle möglichen Ausmalungen, was den Deutschen typisch deutsch macht. Das lasse ich alles weg. Ich sage bloß mal, wir sind wir. Naja, so ein moderner Staat wie Deutschland, der ist seiner ganzen Raison nach, seiner ganzen gesellschaftlichen Verfassung nach, seiner wirtschaftlichen Substanz nach, alles andere als etwas Individuelles oder gar Autochtones, was so aus dem Deutschen herauswächst. Der macht seiner ganzen Raison und seiner ganzen inneren Ordnung nach genau dasselbe wie fast alle Staaten dieser Welt. Überhaupt nichts Individuelles. Fast alle Staaten dieser Welt, nachdem der Ostblock da abgedankt hat, haben sich jetzt einer Raison verschrieben. Sie verbürgen das kapitalistische Eigentum als Systemprinzip. Es geht in diesen Ländern um Wachstum und um sonst gar nichts, beziehungsweise erklärtermaßen ist es Wachstum, die Bedingung, komme ich nachher noch drauf zu sprechen, für alles Weitere steht also vor allem. Es geht um Wachstum dieses Geldreichtums. Und alle diese Staaten auf der Welt, nicht alle in derselben Liga und mit demselben Erfolg, aber alle Staaten dieser Welt konkurrieren um dasselbe. Nämlich eben um gelingendes Wachstum auf ihrem globalen Weltmarkt. Sie haben also denselben Erfolgsmaßstab der Nation. Alle, egal wie sie heißen. Und jetzt haben sie sogar auch noch alle gemeinsam dieselbe Scheißkrise ihres wunderbaren Kapitalismus. Das ist mein dritter Einwand gegen dieses, wie sich ein nationales Denken seine Gemeinsamkeit mit all seinen Bürgern und mit seinem Staat zurechtlegt. Mit diesen drei Einwänden erlaube ich mir also dann doch mal, die Frage aufzuwerfen und ihr nachzugehen, wie kommt man also zu dieser eigenartigen patriotischen Gesinnung? Dieses Gedankens einer national einmaligen Gemeinschaftlichkeit mit allen Bürgern des Landes und auch der politischen Gewalt im Land. Übrigens, auch in der Frage hat kein Land irgendwas Originelles. Das Denken Amerikaner auf Amerikanisch, das Denken Franzosen auf Französisch, das Denken Deutsche auf Deutsch. Und die Griechen können das auch. Der Frage will ich in zwei Abteilungen nachgehen. Ich gebe jetzt einen kleinen Überblick über das, was noch kommt. Das eine Kapitel heißt, diese nationale Gesinnung ist ein Werk von oben. Das ist ein Werk der Herrschaft. Das organisiert die politische Hoheit und die laufende Politik. Das ist das eine Kapitel. Das zweite Kapitel ist, das ist ein Werk von unten. Die Herrschaft bekommt ein kongeniales Echo von unten durchs Volk. Das ist das zweite Kapitel und dann kommen noch zwei kurze Kapitel. Das eine will ein bisschen noch sagen zum Unterschied von alltäglichem und feierlichem Nationalismus. Und das letzte könnte dann noch ein bisschen länger geraten. Das geht über den Inländer und den Ausländer. Eventuell kommen wir da auf die Rechten auch nochmal wieder zurück. Das ist ein Werk von oben, sag ich. Und das ist schon ein geistiger Anschlag auf das, wie Patrioten sich die Sache denken mit dem Ich und mein Staat. Die denken sich ja als Stifter, als Quelle, als Begründer des nationalen Zusammenstehens. Nein, es ist nicht so. Patriotisches Denken hin, patriotisches Denken her, Bürger bekommen vorgeschrieben. Nicht nur, wer überhaupt zur Nation dazugehört und wer nicht. Sie bekommen auch überhaupt die rechtliche und wirtschaftliche Ordnung ihres Lebens durch die politische Herrschaft von oben vorgeschrieben. Sie bekommen sogar vorgegeben, wie man darüber denken soll, nämlich als Patriot. Und die, die das machen, das sind die Politiker, die den eigentümlichen Beruf ergriffen haben, richtig als Beruf fürs große Ganze zu sein. Die sich der Nation als Beruf verschreiben. Die sagen, sie sind dafür zuständig, überhaupt die vielen Menschen und ihre Interessen im Lande zusammenzubringen, damit es eben eine solche funktionierende Nation gibt. Und die gucken auf die normalen Menschen und ihre Berufe eben immer ein bisschen herunter als Leute, die mehr so die partikularen Interessen haben. Politiker sind berufsmäßige Nationalisten. Die betreiben praktischen Nationalismus und die betreiben den Geist des Nationalisten. Wie machen sie das? Naja, sie setzen halt landesweit mit der Rechtsordnung genau diese schon angesprochenen Sachzwänge des allgemeinen Konkurrierens als Lebensweise der Menschen im Lande in Kraft. Da gilt das Eigentum. Also ist jeder genötigt, in diesem Land um Eigentum bzw. um Einkommen zu konkurrieren, weil alles was kostet. Damit ist schon sehr viel als einheitliches Leben im Lande geregelt. Damit ist nämlich geregelt, dass es dann eben auch eine Konkurrenz für die Menschen gibt um Berufe, in den Berufen um Arbeitsplätze. Davor gibt es eine Konkurrenz um berufsqualifizierende Schulabschlüsse. Davor eine Konkurrenz in der Schule, zu solchen erfolgreichen Schulabschlüssen zu kommen und so weiter. Das ist eine ganze Ordnung des Lebens, die damit eingerichtet ist. Wie gesagt, wirklich keine harmonische. Diese Ordnung betreut die Politik dauernd, mit ihren Gesetzen, mit ihren Einrichtungen, betreut die Kollisionen, die dabei unvermeidlich sind, mit Gerichten, betreut die Schäden, die dabei unvermeidlich sind, zum Beispiel mit sozialstaatlichen Maßnahmen, hält den Laden zusammen, und das alles tun Politiker ununterbrochen, mit dem von ihnen lauthals verkündeten Bewusstsein, so würden sie doch dafür sorgen, dass die Voraussetzungen für die Menschen im Lande für ihr Leben existierten. Folglich sei, das ist die Botschaft, der Staat, der all das einrichtet, die unbedingte Lebensbedingung von jedermann, ohne den für niemanden etwas geht, ohne die nichts für jeden geht. Was geht denn dann, wenn diese Ordnung eingerichtet ist? Was da geht, ist dieses berühmte Wirtschaftswachstum. Und in gewisser Weise ist es gar kein Geheimnis, dass Wirtschaftswachstum nicht heißt, dass der Nutzen aller Leute einfach wächst, sondern dass da das Eigentum von Kapitaleigentümern wächst. Aber das ist nur, dass das das ganze herrschende Interesse in diesem Laden ist. Das Wachstum des Kapitaleigentums. Dass es nur darum geht in dieser Gesellschaft. Das wischen Politiker mit zwei Hinweisen vom Tisch. Hinweise, die auf etwas wirklich zeigen, nämlich auf Abhängigkeiten. Der eine Hinweis heißt, nur so mit Wirtschaftswachstum gibt es von den Unternehmen überhaupt all das, was man zum Leben braucht. All die Waren und Dienstleistungen. Und, zweiter Hinweis, nur so mit Wirtschaftswachstum gibt es sogar die Arbeitsplätze, an denen man das fürs Kaufen nötige Geld verdienen kann. Und damit, mit dem Hinweis auf die Abhängigkeit des Konsums und des Geldverdienens vom Wirtschaftswachstum, soll auch schon vom Tisch gewischt sein, dass es eigentlich dabei nur um das Wirtschaftswachstum geht. Also um das Wachstum des Kapitaleigentums geht. Der Hinweis auf diese Abhängigkeit, als das soll man als Gemeinschaftswerk denken, der überzeugt mit einem ganz primitiven Argument, der überzeugt dadurch, dass die staatlichen Gesetze den Menschen wirklich praktisch keine Alternative lassen, als da drin das Leben zu probieren, als eben alles Lebensnotwendige zu kaufen und für dieses Kaufen alles zu tun, um das nötige Geld dafür zu verdienen. Diese alternativlos gemachte Abhängigkeit, die präsentiert Politik den Menschen im Lande ununterbrochen als die Teilhabe aller an unserer Wirtschaft. Und so steht dann der organisierte kapitalistische Sachzwang für die Menschen wie eine Dienstleistung an ihnen da. Nach dieser perfiden Logik, was jeder muss in diesem Laden, sich ums Geld kümmern, das kann er sogar. Damit nicht genug. Wenn man in dieser Abhängigkeit sein Leben organisiert, wenn man also mit Kaufen und Geldverdienen über die Runden kommen will, dann hat man tatsächlich den Staat nötig. Dann braucht man Rechte. Dann braucht man gesetzlichen Schutz. Und da gab es mal die interessante sozialdemokratische Parole: Gerade die sozial Schwachen brauchen einen starken Staat. Das ist ein ideologischer Kunstgriff, der ist gut. Der ideologische Kunstgriff verlangt von einem nur eins: Man muss anfänglich vergessen, wer einen überhaupt in die Notlage gebracht hat, dass man Gesetze und gesetzliche Schutzrechte braucht. Man muss vergessen, dass die Ermächtigung der Unternehmenseigentümer und der Wohnungseigentümer durch das staatliche Gesetz einen in die Lage versetzt, denen gegenüber in der Tat Arbeitsanwälte, Arbeitsschutzrechte, Mietanwälte und so etwas, also und auch Mietrechte vom Staat zu brauchen. Dann, wenn man das vergisst, dann steht wieder die Betreuung der Gegensätze durch diese staatlichen gesetzlichen Einrichtungen und die entsprechenden Berufe wie eine Dienstleistung an den Menschen in unserem Lande dar. Das mal ganz kurz skizziert. Das macht den Nationalismus dieser Berufsnationalisten von Politikern aus. Es ist ein Kombinat, was die betreiben. Auf der einen Seite betreiben sie praktisch wirklich die Unterordnung aller Interessen im Lande unter das Gewaltmonopol des Staates und unter die Gesetze der politischen Hoheit. Sie, die Politik, stellt den Staat in die Abhängigkeit vom Wachstum des Kapitaleigentums und zwingt auf diese Weise auch alle Landesbewohner in diese Abhängigkeit vom Gelingen eines doppelten Erfolgs, des Staatserfolgs und des Kapitalerfolgs oder des Staatserfolgs durch den Kapitalerfolg. Das ist die praktische Einordnung aller Landesbewohner in eine einheitliche Lebensweise der Nation. Das kombiniert die Politik, das kombinieren die Politiker mit einer dauernden ideologischen Einordnung der Menschen. Sie verlangen von ihnen die Zustimmung zu diesen Zuständen als ihre nationale Existenzbedingung. Zum Staat und zu seiner Ordnung als etwas, das sie brauchen, das vor jedem Interesse von ihnen steht, das über jedem Interesse von ihnen steht, von dem doch alles, was sie so wollen, abhängig ist. Diese Sorte ideologische Einordnung der Menschen, die hat noch zwei Spitzenprodukte der Ideologie, wie sie Berufspolitiker beherrschen. Die eine Fassung des ideologischen Spitzenprodukts geht so: Der souveräne Staat, Politiker, die mit dem Mittel der Macht ihr Handwerk betreiben, die anderen Leuten vorschreiben, wo es lang geht, die geben sich ideologisch als bloße Diener, als abhängig Beschäftigte von der Sache der Nation. So stellen sie das dar. Die stellen ihr eigenes politisches Ziel, eine Nation und deren Erfolg zusammen zu regieren, also unter Benutzung der Menschen, nicht wie ihr Vorhaben, wie ihr Ziel da, dessen ausführendes Subjekt sie sind, sondern wie etwas, das über ihnen als Auftrag steht, dem sie gehorchen. Und das ist ein ideologisches Verhältnis, das sie den Menschen als Beurteilungsraster vorlegen. Ein nicht unwesentlicher ideologischer Kunstgriff. Alles, was sie so im Alltagsgeschäft der Politik an Gesetzen beschließen und an Maßnahmen machen, das darf in diesem Raster betrachtet durchaus kritisiert werden. Aber es ist jetzt eine Richtung vorgegeben, wie es kritisiert wird. Es wird kritisiert als: Erfüllt es denn eigentlich den von der Politik über alles Politik machen aufgestellten Dienst an der Nation? Kommt die Nation damit voran? Das ist der eine entscheidende ideologische Kunstgriff, mit dem Politiker ihr Werk national überhöhen. Der andere ist die Kategorie Volk. Politiker berufen sich aufs Volk. Sie berufen sich auf etwas, wozu sie mit ihrem Gewaltmonopol und mit ihrem politischen Regieren Landesbewohner überhaupt erst machen, indem sie eben alle Leute derselben nationalen Existenzbedingungen unterordnen. Aber Politiker wissen auch das anders darzustellen, dass sie die politische Herrschaft, die Menschen mit ihren sozialen Unterschieden und Gegensätzen überhaupt zum Volk macht, dass sie auf diese Weise zur Manövriermasse des politischen Staats machen. Das nutzen politische Macher zu einer ideologischen, zynischen Umdrehung. Sie klären das so, sie sagen, auf diese Weise helfen sie dem Volk überhaupt dazu, Volk sein zu können. Sie verhelfen ihm zu der Einheit, sind Diener an seiner Einheit. Ja, sie erklären sogar das Kollektiv, das sie überhaupt erst stiften, zu ihrem Auftraggeber. Politik sagt, sie handelt im Namen des Volkes. Das Werk der Politik wird in den Rang eines Auftraggebers der Herrscher erhoben. Und die Politik bezieht sich darauf und sagt, alles, was sie tut, ist ein Werk daran, dass sich die Menschen als Volk zusammenschließen und betätigen können. Und sie haben einen außerordentlich billigen Beleg dafür, dass das doch wohl auch das allerwichtigste Anliegen aller Landesbewohner und Landesbewohnerinnen im Lande ist, ein Volk zu sein. Der Beleg heißt, schauen wir doch ins Land rein, die Menschen machen doch mit bei Deutschland. Also wird das Zusammenstehen als deutsches Volk auch ihr höchstes Anliegen sein. So, das mal kurz angetippt, die zwei ideologischen Spitzenprodukte der nationalen Gesinnung, die die Berufsnationalisten zum praktischen Zusammenschmieden der Menschen zu einem nationalen Volk dazu liefern. Komme ich zu meinem zweiten Kapitel. Das kriegt leider eine kongeniale Antwort von unten. Ich komme zum Patriotismus der normalen Landesbewohner. Und auch dieser Patriotismus der normalen Landesbewohner, das Bewusstsein, ein Volk zu sein und sowas sein zu wollen, das hat auch eine praktische Seite und eine ideologische Seite. Auch das ist nicht bloß eine Idee. Es ist ja so, den von mir skizzierten Gesetzen des Staates und den damit verbindlich gemachten wirtschaftlichen Zwängen, die ich so kurz charakterisiert habe, nur mit den zwei Stichworten, man muss alles kaufen und dafür das Geld verdienen. Ja, diesen Verhältnissen entkommt wirklich keiner. Und ein kapitalistischer Staat funktioniert schon recht und schlecht. Wenn sich die Landesbewohner einfach darin, in diesen Zwängen, ihr Leben einrichten und einrichten wollen, in der Regel mit dem festen Willen, daraus das Beste für sich und die lieben Seinen zu machen. Das als alltägliche, gewohnheitsmäßige Praxis, immer wieder alle seine Lebensregungen in diese Bahn einzunisten und darin zu betreiben. Das ist eine Gewohnheit des Zurechtkommenwollens mit den herrschenden politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen. Und in dieser Gewohnheit des praktischen Zurechtkommenwollens mit den Verhältnissen verfertigen sich Landesbewohner, wie gesagt, überhaupt nicht originell in Deutschland, sondern ziemlich überall auf der Welt. Da verfertigen sich Landesbewohner eine ganz elementare Auffassung von den herrschenden Verhältnissen, in denen sie zurechtkommen wollen. Die ganz unverdächtig aussehende Auffassung, dass die herrschenden Verhältnisse von Politik und Wirtschaft auch dafür da wären, mit ihnen klarzukommen. Und das ist ein elementarer, dummer Fehler. Was die Menschen da machen, ist ihre Bemühung, zurechtzukommen mit den eingerichteten Marktzwängen und Konkurrenzzwängen des Kapitalismus und seiner gesetzlichen Ordnung. Ihre Bemühung, daraus das Beste zu machen für sich, das schreiben sie den Verhältnissen zu als deren Güte. Wo sie selbst dauernd um Lebensunterhalt ringen, erklären sie fahrlässigerweise Gesellschaft und Staat zu etwas, das für ihren Lebensunterhalt da wäre. Was so etwas wie ein Lebensmittel von ihnen sei. Der Staat erlaube es doch. Der Staat ermögliche es einem, in ihm sein Leben einzurichten. Das ist eine Sorte Zustimmung, die im Übrigen ganz oft in der Form einer Kritik unterwegs ist. Dabei aber immer Zustimmung bleibt. Es ist diese Kritik, dass der Gesetzgeber, die da oben, die Gesetze, die Bürokraten mit ihrer Praxis der Gesetze es einem so schwer machen, mit ihnen zurechtzukommen, dass die es einem ja fast unmöglich machen, darin sein Leben zu organisieren und zu führen, wie es Anstand und Sitte gebietet. Gerade diese kritische Variante, die halte ich für die abgehärteteste Variante, weil sie in ihrer ganzen alltäglichen Maulerei davon ausgeht, dass das ein passender Vorwurf an die Verhältnisse ist, in denen man unterwegs ist, dass die nämlich eigentlich dafür da wären, sich darin gut zurechtzufinden, sodass man ihnen vorwerfen kann, ihr macht es mir aber nicht leicht. Die Frage, die da nie aufkommt, ist die, vielleicht sind die Gesetze gar nicht dafür da, dass man sie leicht befolgen kann. Vielleicht sind die für was anderes da. Vielleicht sind sie dafür da, die eigenen Bemühen ums Zurechtkommen in Dienst zu nehmen, zu benutzen, für die Anliegen des staatlichen Gesetzgebers und seine Wachstumsziele. Aber der Standpunkt des gewohnheitsmäßigen sich einrichten Wollens bleibt bei der Auffassung, sie seien dafür da, aus ihnen das Beste für sich zu machen. Jetzt sind so Menschen nicht naiv in dem Sinne, dass sie meinen, dabei ging es immer nur um ihren Ertrag. Sie gestehen dem Staat schon einen Ertrag zu. Schon gleich deswegen, weil in dieser Praxis entwickeln sie auch dauernd einen Bedarf nach Staat. Also das, was ich vorhin bei der Politik erläutert habe, das gilt für die unten ja wirklich. Wer sich hier dauernd in seinem Lebenskampf bewegt, als abhängig Beschäftigter und als Mieter und so weiter, ja, der muss sich ja dauernd herumschlagen mit entgegengesetzten Interessen von den lieben Mitbürgern und Mitbürgerinnen. Darunter auch sehr mächtige, wie den Chef und den Vermieter. Das sind die Interessensgegensätze, die zu diesem Laden dazugehören. Aber diese Interessensgegensätze werfen Menschen, die in dieser Ordnung zurechtkommen wollen, nicht der herrschenden Ordnung vor. Die werfen nicht der Hoheit vor, in was für Verhältnisse hast du mich hier eigentlich reingeschickt, sondern sie verlangen von der herrschenden Ordnung und der staatlichen Hoheit Ordnung. Sie werfen die Frage auf, dauernd, praktisch und theoretisch, was darf ich in diesem Laden? Womit darf ich mich für mein Wohl durchsetzen? Was darf der andere? Wie weit gehen dessen Befugnisse? Wo muss der Gesetze beachten? Das ist das Verlangen nach dem Staat als überlegene Aufsichtsmacht. Als sie der Staat allerdings die ganze Zeit längst tätig ist und sie in solche Verhältnisse reingejagt hat. Aber es ist der Staat als überlegene Aufsichtsmacht und der Mensch, der darin zurechtkommen will, der stur an diesem verkehrten Beschluss festhält, der hält eben nur die von ihm benötigte Seite am Staat als dessen Pluspunkt fest. Er braucht Befugnisse, er braucht Schutz, er braucht Begrenzung der Befugnisse anderer. Und selbst wenn er da immer mit einem Hintergedanken an den eigenen Nutzen denkt, hat er in diesem Willen zum Staat sich vom eigenen Nutzen als Maßstab entfernt. Er hat sich nämlich den Standpunkt angezogen, es gilt für ihn, und was anderes will er auch gar nicht verlangen, was der Staat ihm als Recht gewährt, was er darf. So unterwegs weiß, wie gesagt, jeder, dass er sich gar nicht nur für seinen Privaterfolg anstrengt. Er weiß, er arbeitet auch für das Unternehmen, das ihn beschäftigt. Er weiß, er arbeitet für den Staat, der ihm Steuer abknöpft. Wer aber das akzeptiert hat, wer in diesen Gegensätzen des Kapitalismus und seiner Konkurrenz zurechtkommen will und dafür auch sagt, dann brauche ich auch Ordnung, also einen Staat, der allen vorschreibt, wo es lang geht, der akzeptiert diese Dienste für Wirtschaft und Staat. Und zwar akzeptiert er sie gar nicht im Bewusstsein, dass ihm da etwas aufgezwungen wird, dass er da ausgenutzt wird. Das ist es allerdings, das bleibt es auch. Aber der Mensch, der so unterwegs ist, denkt, und das ist sein nächster geistiger Schritt, dass in folgendem Geiste, das sind seine Pflichten. Das sind seine Pflichten in der von ihm doch gewollten, anerkannten Ordnung. Und indem das alle Leute machen, die meisten jedenfalls, die paar Abweichler, die kriegen den Staat dann immer gleich als Gewalt zu spüren. Aber indem das die Leute machen, damit machen sie sich praktisch und theoretisch zum Volk. Das sind die drei entscheidenden Schritte, die sie da machen. Erstens fügen sie sich dem Staat und seiner gesetzlich definierten Wirtschaftsordnung. Zweitens setzen sie positiv auf den Staat als die von einem benötigte, berechtigende Macht. Und drittens wollen sie deswegen auch den Staat tragen, auch materiell tragen, dass er in der Lage ist, das zu erfüllen, was sie von ihm als Ordnung für erforderlich halten. Da machen sie also Folgendes. Die kämpfen die ganze Zeit weiter für ihren Privatnutzen. Sie setzen weiterhin ununterbrochen alltäglich gegen entgegengesetzte Interessen alles ein, was sie einsetzen dürfen. Mobben Konkurrenten um den Arbeitsplatz um die Ecke, sind Schnäppchenjäger an allen Fronten, aber gleichzeitig sehen sie von diesen dauernd praktizierten Interessensgegensätzen ab und verstehen sich in diesem Gedanken, alle müssen ihre Pflicht tun, auf so etwas wie ein ihnen allen gemeinsames Interesse an ihrem Staat. Und dann denken sie alle ihre Anstrengungen, und sie wissen weiterhin, dass das Anstrengungen sind, die denken sie als anerkennungswürdige Dienste von ihnen und gleichermaßen von den anständigen Mitbürgern an einem Gemeinschaftswerk. Sie und ihr Staat, eine Nation, ihre Nation. Dafür wollen so national denkende Menschen dann etwas sehen. Und dieses Dafür ist ein ganz anderer Gerechtigkeits- und Tauschgedanke als der, mit dem sie mal eingestiegen sind. Wenn sie das sich zurechtgelegt haben, sie tun ihre Pflicht zum Gelingen des nationalen Gemeinschaftswerks, dann wollen sie sehen, dass dafür aber dann auch was rauskommt für die Nation. Da verlangen sie jetzt nicht ihren partikularen materiellen Lohn, sondern sie verlangen einen höheren Lohn, den Lohn, dass die Nation funktioniert und gedeiht. Und das ist der fertige Standpunkt des Nationalismus. Und der ist dann so leicht nicht mehr zu erschüttern. Wenn nämlich bei den Leuten dann der eigene materielle Ertrag mies ist, wenn die dauernden Anstrengungen des Arbeitens, die dauernden Anstrengungen des Einteilens und Sparens eigentlich immerzu nicht aufgehen, sondern einen nur noch schaffen, dann denkt das ein national denkender Mensch jetzt gar nicht mehr als seinen Schaden, sondern er denkt das als sein großes Opfer. Und das ist was anderes. Opfer meint nämlich, das hat er für das Gemeinschaftswerk geliefert und darin liegt jetzt sein eingebildetes Recht zu verlangen, dass daraus die Nation aber auch etwas macht. Wenn der Schaden ins Opfer verwandelt ist, geistig, dann wird er gar nicht mehr beklagt, sondern dann wird eingeklagt, dass im Lande, für das man sich so krumm legt, anständig und besser und erfolgreicher regiert wird, dass dort aber wirklich eine Ordnung durchgesetzt wird, deren Pflichten nicht nur er erfüllen kann, sondern die auch bei allen anderen zu erfüllen sind, dann dringt der Mensch auf gerechte Dienste aller und dann leuchtet ihm erst recht ein, dass dafür natürlich der Staat als erstes genug Macht und Mittel haben muss, um alle an den Dienst an der Nation zu bringen. Und dann ist, das meinte ich mit so nicht mehr so leicht zu erschüttern, dann ist der Nationalismus des Volkes fertig und er hat sich in diesem Gerechtigkeitsverhältnis, ich bringe meinen Dienst und dafür soll die Nation zu was kommen, gründlich abgelöst von dem, wo er herkommt. Er hat sich gereinigt von seiner praktischen und theoretischen Herkunft des eigenen Zurandekommenwollens, des eigenen Zurechtkommenwollens. Und hat eine Gerechtigkeitsgleichung höherer Ordnung zustande gebracht, in der es auf beiden Seiten der Waagschale nur noch um die Nation geht, seinen Beitrag und deren Erfolg. Das ist der ganz alltägliche Patriotismus. Der ganz alltägliche Patriotismus, der besteht gar nicht darin, dauernd zufrieden zu sein mit der Nation, Hurra zu rufen, Deutschland, Deutschland über alles zu singen. Der geht auch gar nicht einher mit der Auffassung, die nationale Gemeinschaft sei ununterbrochen eine schöne Einigkeit. Sondern jetzt komme ich ein bisschen mit Erklärungshintergrund auf das anfänglich mal gewissermaßen Zitierte des nationalen Denkens zurück. Der Patriot, der identifiziert allerdings ganz verzerrt doch dauernd Gegensätze im Volk und auch zwischen Volk und Herrschaft. Aber ganz verzerrt durch die patriotische Brille. So etwas wie, in diesem unseren Lande werden Lohnabhängige von Unternehmen ausgebeutet, das ist ein Gegensatz. Davon will ein Patriot nichts wissen. Aber Ausbeutung beklagen Patrioten ununterbrochen. Dauernd beuten Parasiten unser Gemeinwesen, Deutschland aus. Das kennt er. Das beklagt er jeden Abend, je nach Stimmung. Und da sucht er sich aus, was gerade dran ist. Da sind sogar manchmal die Banker dran. Die haben jetzt gerade Hochkonjunktur in der Kennzeichnung als, die beuten uns aus. Im nächsten Moment sind es die Hungerleider. Solche Leute, die die Unverschämtheit begehen, immer nur zu hungern, statt dafür auch noch zu arbeiten. Die beuten uns aus. Ja, der Patriot ist immerzu fahndend, unzufrieden, kritisch unterwegs, statt dauernd auf Einheitsduselei zu machen. Übrigens auch denen da oben gegenüber. Die Politik, die Berufsnationalisten, die eigentlich im Prinzip seinen totalen Respekt genießen, weil die sich ja fürs große Ganze einsetzen, die verachtet er dauernd auch. Er misst sie an diesem Maßstab und, was muss er sehen, die lassen dauernd was durchgehen. Überall erfüllen Leute ihre Pflicht nicht. Die lassen alles schleifen. Die kommen nicht zu Entscheidungen, die können nicht durchregieren. Das ist der alltägliche Nationalismus. Ein Nationalist nimmt alles hin, was ihm im Land angetan wird. Er gönnt sich nichts außer eins. Und das gönnt er sich dauernd. Er maßt sich so dieses eingebildete Amt an. Er dürfe dauernd alle, unten wie oben, zur Pflicht an ihrem Platz rufen. Und dann ist es schon schön, dass es wenigstens ab und zu mal eine Unterbrechung dieses alltäglichen und kritischen Patriotismus gibt und es ist mal auch Deutschland schön. Außerordentlicher Patriotismus ist angesagt. Dann werden Feiertage mal veranstaltet. Da gibt es eine Fußball-Weltmeisterschaft und da ist man dann mal ganz unverkrampft, steht man zusammen oder hält sich, stützt sich wechselseitig. Da wird dann mal ganz auf nationale Einigkeit gemacht und radikal von allen wirklichen Interessensgegensätzen ebenso abgesehen wie die im Alltag dauernd entdeckten oder eingebildeten patriotischen Zwietrachten. Ja, das sind dann so Highlights, aber wirklich Ausnahmezustände. Übrigens dieses bei solchen patriotischen Sonderereignissen wird radikal abstrahiert. Dieses Abstrahieren, das wird von Patrioten dann schon wieder so angestrengt und bewusst betrieben, dass da die nächste Saalschlägerei lauert. Wenn da einer nicht mitmacht, dann ist er ein Miesmacher und kriegt dann in die Fresse. Aber das sind dann halt so Entgleisungen der Nationalhymne. Komme ich noch zu einem etwas ernsteren Kapitel des Nationalismus. Das ist dieses Verhältnis des Inländers zum Ausländer. Und da habe ich insofern schon vorne mal ein bisschen vorgearbeitet und das greife ich nochmal wieder auf. Sachlich betrachtet, distanziert betrachtet, gibt es nichts, was so wenig mit persönlichen Bemühungen von Menschen und ihrer Individualität zu tun hat, wie das Verhältnis von Inländer und Ausländer. Das ist eine pure Unterscheidung von oben. Die Staatsmacht, die schlägt sich die einen Leute exklusiv als die ihr dienenden Landesbewohner, die Staatsangehörigen zu und grenzt im selben Akt alle anderen aus. Und zwar ausdrücklich mit die gehören anderen. Das sind die, da muss ich immer mit einem anderen Staat bei denen rechnen. Das ist ein purer Akt der Hoheit. Insofern ist es grausam grotesk, dass Menschen sich das zu ihrer Sache machen. Und dass sie dazu überhaupt Gelegenheit bekommen, dass sie als eingegrenzte Inländer überhaupt mit Ausländern zu tun bekommen. Das ist auch schon wieder nichts, was die Menschen entscheiden. Das ist allein Entscheidungen der Staatsmacht geschuldet. Das beruht pur auf ausländerrechtlich geregelten Berechnungen des Staates. Vor allem der Berechnung, dass so ein moderner kapitalistischer Staat seiner Wirtschaft auch noch Menschenmaterial vom Weltmarkt verfügbar machen will. Guckt euch die Fachkräftedebatte an, da ist es gerade Thema. Ganz nach nationaler Berechnung entscheidet ein Staat, welche Ausländer er überhaupt als nützliche ins Land lässt. Und das Gegenstück dazu ist, dass er eisenhart praktiziert, dass er ihm lästige Ausländer rausschafft und andere gleich richtig mit militärischen Maßnahmen abwehrt. Insofern ist es wirklich ein groteskes Zerrbild, ein Irrbild, wenn sich Inländer dieses Verhältnis zu ihrer Sache machen und sich anziehen und sich überhaupt den Gedanken machen, irgendwelche Ausländer als Migranten, die wären die entscheidenden Subjekte darüber, wo sie hinkommen. Da gibt es die freundliche Variante von Patrioten, diese Redeweise, die sind zu uns gewandert. Die Wahrheit ist, die sind ausschließlich deswegen hier, weil der deutsche Staat eine politische oder wirtschaftliche Verwendungsweise für sie hat und sie deswegen hier hereingelassen hat. Es gibt die feindselige Variante, das sind die, die kommen, um uns zu übervölkern. Nein, nein, die haben das nicht zu entscheiden. Aber diese Sorte, das sich so zu eigen zu machen, das ist die Verlaufsform überhaupt von diesem nationalistischen Wahn, dass er, der kleine Mann, ja der sei, der sein Verhältnis zum Staat hat und begründet. Dass er, der kleine Mann, den Staat trägt und dass er sich damit erwirkt, dass der Staat ihm dient. Und von dem Standpunkt aus denken sich national denkende Inländer umgekehrt Ausländer zurecht, als welche, die ihm davon was wegnehmen wollen. Patrioten schaffen es glatt, ausgerechnet ihre Staatsangehörigkeit, sie gehören dem Staat, zu denken als so etwas wie, da hätten sie einen Besitzstand. Das würde ihnen gehören, Deutscher zu sein. Und aus dieser Optik kommt das Bild des Ausländers zustande. Der will glattweg ein Stückchen dieses Privilegs, das ich als Eingeborener in meiner Nation habe, mit mir teilen, also verwässern und mir wegnehmen. Dabei können Menschen, Staatsbürger Deutschlands, gerade am Umgang eines Staates wie Deutschland mit Ausländern ablesen, wie überhaupt ein Staat zu den Menschen steht, wie knallhart er die Menschen als Material seiner Anliegen kalkuliert. Wenn so ein Staat wie Deutschland zum Beispiel jetzt wieder mit dieser Fachkräfteinitiative den Arbeitsmarkt der Kapitale auffüllen will mit Ausländern, wenn da ausdrücklich das Argument ist, die sind billig zu haben und versprechen hohe Leistungen für das Wirtschaftswachstum in Deutschland, wenn das ein Staat macht und dafür die Grenzen des Arbeitsmarkts in Europa und sogar im Weltmarkt öffnet, dann geht es ihm eben darum, mit Menschenmaterial auf ein günstiges Lohnniveau für seine Wirtschaft hinzuregieren. Dann geht es ihm beim Arbeitsvolk immer, bei Zugewanderten wie bei Eingeborenen darum, dass es fürs Wirtschaftswachstum viel schafft und beim Lebensunterhalt wenig kostet. Wenn ein Staat, auch das kann man sich an dieser Fachkräfteinitiative mal klar machen, wenn ein Staat sich aufmacht und sagt, er will aus ausländischen Staaten Erfinder, Ingenieure, Entwickler abwerben, ein Braindrain vom Weltmarkt nach Deutschland in die Wege leiten. Ja, da gibt es eine interessante Auskunft darüber, wie er mit Menschenmaterial kalkuliert. Da will er Produktvorsprünge von Unternehmen auf dem Standort Deutschland sicherstellen, damit die weiterhin Griechenland und andere Staaten in Grund und Boden konkurrieren können. Da will er Produktvorsprünge der Unternehmen in Sachen Profit machen auf dem Weltmarkt organisieren. Und er will gleichzeitig seiner Wirtschaft Kosten, vergesellschaftete Kosten, für das Herstellen solcher, wie drücken die sich aus, Humanressourcen ersparen. Also holt er sie auf dem Weltmarkt ab. So wie er sich auch billiges Öl und billige Erze auf dem Weltmarkt abholt, beziehungsweise seine Unternehmen das machen lässt. Genauso kalkuliert er mit Menschen als Menschenmaterial. Und da könnten die Eingeborenen daran ja mal entdecken, so kalkuliert er mit ihnen natürlich auch. Es ist eben auch bei ihnen nicht so, dass sie sich Qualifikationen erwerben, damit es ihnen gut geht, sondern dass Qualifikation, Humanressource für das Wirtschaftswachstum der Nation sind. Und das könnte man jetzt wieder wissen als qualifizierter Arbeitnehmer, dass man da überhaupt keinen Besitzstand hat. Wenn sie nämlich dafür nichts taugen, dann ist die Halbwertszeit des Wissens eingetreten und man steht blöd da. Man lernt eben nicht für sich, sondern man lernt für seine Verwendbarkeit in der nationalen Wirtschaft. Das könnten Inländer am Umgang des Staates mit Ausländern so deutlich studieren, weil bei Ausländern dieser Funktionalismus des Staates so offenkundig, so roh und so bekennerisch, ausländerrechtlich, aber auch politisch erklärend zu Werke geht. Da zeigt ein Staat, dass er mit Menschen als Manövriermasse umgeht. Praktisch ist deswegen immer die Kehrseite von dieser berechnenden Ausländerpolitik, dass sie mit Ausländern etwas macht, was sie mit Inländern nicht machen kann. Wenn sie überflüssig geworden sind, definiert er sie als Last und probiert sie, sofern das die Gesetze und zwischenstaatliche Vereinbarungen zulassen, loszuwerden und abzuschieben. Und Unerwünschte, wie gesagt, hält er gleich an den Grenzen mit regelrecht militärischen Maßnahmen fern. Das ist die Kehrseite vom funktionalistischen Umgang des Staates in der Ausländerpolitik mit Menschen als Material. Ideologisch leisten sich nationale Politiker bei dieser Außenpolitik ein Spitzenprodukt von Zynismus. Die stellen diese Brutalität gegen Fremde als Dienstleistung an ihrem eingeborenen Volk dar. Wo es ihnen passt, wo sie Leute loswerden wollen aus dem Ausland, da stellen sich die Ausländerpolitiker dar als welche, die tiefes Verständnis für die Sorgen der Menschen in unserem Land in Sachen Überfremdung haben. Als wäre das der Grund ihres Handelns. Das Schlimme ist, nationaldenkende Menschen lassen sich mit diesem vorgeblichen Dienst an ihrer Fremdenangst ernstlich abspeisen. Die nehmen das als Dienst an ihnen. Diese schlechter Behandlung von Ausländern, die befriedigt den nationalen Wahn von Menschen, dass sie zumindest in der Frage des bei Deutschlands dabei sein Dürfens privilegiert sind. Das ist die billigste Art und Weise, wie Politik ein Volk damit abspeisen kann, es sei bei ihr gut aufgehoben. Aber das ist eben, ich glaube, der Titel hier in Berlin hat das auch angekündigt, das fertige Verhältnis des Nationalismus. Für oben nützlich, für unten idiotisch. Das ist die Dienstleistung der Politik an nützlichen Idioten, dass sie ihnen an der schlechter Behandlung der Ausländer vorführt, wie gut sie es vergleichsweise gegriffen haben. Damit wäre ich erstmal am Endpunkt meiner Erläuterung des Nationalismus. Ist klar, dass ich an der Stelle sofort eine Möglichkeit gebe, anzuschließen, wie diese Rechtsradikalen unterwegs sind. Wir können aber alles diskutieren, was ich erzählt habe. Ja. Du hast jetzt als letztes den Übergang zum, nehmen wir jetzt mal so raus, zum Rassismus, also behinderter Ausländer, als eine Exekution von oben, die vom nützlichen Idioten eigentlich wieder alles Interesse aufgegriffen wird. Könnte man da noch was ergänzen in der Richtung, wie also diese ganze mythische Begleitmusik, die im Nationalismus immer in dem einen Land vor dem anderen so gespielt wurde, der ganze völkische Quatsch und so, der ja auch ein Eigenleben hat, eine Eigendynamik, über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte gepflegt von Unterintellektuellen, dann auch zu Absurditäten führt. Ja, ist ja gar nicht absurd, aber so ein Phänomen führt wie Separatismus, der so einen eigenen völkischen Anspruch erhebt. Also, was das vielleicht also diesen Idiotismus erklärbarer macht, der vielleicht dann aus diesem ideologischen, ja fast manchmal religiösen Sumpf vielleicht dann doch verständlicher wird als nur als diese bloße passive Reaktion auf die Exekution der Gewalt oder des Sortierens von den Ausländern. Erstmal zu deinem ersten Stichwort Rassismus. Das habe ich eigentlich bislang noch gar nicht angeschnitten gehabt. Weil der Nationalismus kommt sogar in seinen härtesten Formen des Umbringens von anderen. Ja? Der kommt auch ohne Rassismus aus. Den Fortgang muss man gar nicht machen, aber man kann erklären, wie er geht. Erstmal, der Fortgang besteht darin, dass der Rassismus diesen Zugehörigkeitsgedanken, diesen Zusammenschlussgedanken zwischen den Bürgern eines Landes untereinander und mit ihrem Staat denkt als einen, der darin unwidersprechlich sein soll, dass er überhaupt keinen willentlichen Grund mehr hat. Sondern der sagt, dieses, was Tat des Staatszwangs ist, ist in Wirklichkeit von Natur gegeben. Das ist der genuine Gedanke des Rassismus. Wenn man sich den Gedanken des Rassismus vorknöpft, dann merkt man sogar, welches Bedürfnis an der Stelle waltet, bei diesem Übergang zum Rassismus. Das Bedürfnis waltet nämlich, den Willen zum Gedanken der nationalen Einheit unbezweifelbar zu machen. Gegen so eine Überlegung, wer hat das gewollt? Es ist richtig der Versuch zu sagen, man kann nie anders. So viel erstmal zum Rassismus. Jetzt bei dem anderen Zeugs, das waren so viele Gesichtspunkte. Ich gebe dir aber in einer Charakterisierung von dir erstmal recht. Das, was du da so angetippt hast, das verhält sich zu dem, was ich heute erzählt habe, wirklich, das ist deine Charakterisierung, da meine ich, hast du recht, wie der Quatsch zu einer ernsten Sache. Also der Gedanke, der dieses Volksein, und es ist gut so, mit Woverei zu sprechen, ja, der dieses Volksein richtig als vorhanden, als nicht Werk des politischen Verhältnisses zwischen politischer Herrschaft und der Leute denken will, der bemüht sich jetzt um Bilder, um Vorstellungen, indem er sich das behauptet, vorstellen zu können. Und das wird immer Quatsch. Was da erzählt wird, ist die deutsche Sprache. Ein so ein Beispiel. Die verbinde uns vor und jeder Tat des politischen Herrn untereinander als Deutsche. Nehmen wir mal das Beispiel. Wenn das stimmen würde, dürfte ich hier nicht sitzen. Denn offensichtlich kann man in manchmal nicht ganz gelungenen deutschen Sätzen, das bitte ich zu entschuldigen, wenn mir da ein Lapsus unterlaufen sein sollte, sprachlich betrachtet, aber man kann sich in Deutsch sehr wohl schwer gegen Deutschland und das nationale Denken aussprechen. Die billigste Widerlegung, dass die Sprache einen auf die Nation festlegen würde, positiv, gesinnungsmäßig, in der diese Sprache mehr recht als schlecht, als Amtssprache von allen gesprochen wird. Aber sowas möchte eben der national denkende Mensch, vor allen Dingen einer, der mit einer gewissen intellektuellen Unruhe ausgestattet ist, sich offenbar vorstellen können, dass es jenseits des politischen Willens und Zwangsverhältnisses verbürgte Zusammengehörigkeitsnotwendigkeiten gibt. Und das war jetzt die Sprache. Dann behaupten, also das gerät immer zum Quatsch. Dann behaupten welche, die deutschen Dichter. Das ist nach jeder Hinsicht Quatsch, wenn man sich das vornimmt. Die deutschen Dichter, die da zitiert werden, sind zum Beispiel tätig gewesen, als es Deutschland noch gar nicht gab. Wenn man unvorsichtig ist bei den Geistesgrößen, kommt nur Streit und nicht Einigkeit raus. Die deutschen Musiker wurden zum Beispiel mal bemüht, sogar bei diesem Einbürgerungstest. Nennen Sie die drei größten deutschen Musiker. Natürlich haben alle Mozart angestrichen, hat Österreich in Berlin angerufen und hat gesagt, ihr spinnt wohl, das war unser. Geistesgrößen, ausgerechnet Leute, ja, die der blauen Blume hinterherjagen, das Allerinnigste und Subjektivste in Reime fassen. Auch so ein Einwand dagegen. Wie dieser kapriziöse Goethe da, immer hinter Rücken und hinter Versfuß hinterher. Ja? Der soll ausgerechnet den Kollektivismus, die Gleichschaltung aller Leute zum deutschen Volk verbürgen. Grotesk. Es wird immer Quatsch, wo man hinpackt. Und deine Mythen, muss ich dir sagen, die kenne ich nicht mal. Aber ich weiß, dass manche behaupten, dass Deutsch sein beruhe auf einem Mythos. Neulich habe ich mal nachts wieder so eine Scheißsendung von dem Guido Knopf gesehen und da wurde der Hexenkult von dem einen Obernazi da durchgegangen. Der hat offenbar sowas gedacht. Aber wie gesagt, das ist was für Leute, die den Gedanken der Abstraktion, die ein nationaler Mensch macht, jenseits aller erfahrenen Gegensätzlichkeiten im alltäglichen Leben in der Nation, gibt es etwas, was unsere Gemeinsamkeit verbirgt, die sich dafür jetzt eine gedankliche Krücke zusammenbasteln, wodurch das verbürgt sein soll. Und wie Krücken so sind, sind sie halt Krücken. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass ich das, was du selber Quatsch genannt hast, nicht so ganz ernst genommen habe. Aber den Gedanken fand ich interessant. Umso intellektueller sich jemand damit befasst, umso mehr Krücken braucht man, um sich das zurechtzulegen. Ja, das einfache Volk ist aber manchmal auch so gestimmt und zieht sich dann auch den Quatsch an, weil das geistige Bedürfnis liegt an dem Irrsinn des Nationalismus. Ja? Diese Sorge, ich denke mir ein abstraktes Zusammenstehen aller Deutscher gegenüber den erfahrenen Interessensgegensätzen zusammen. Den Gedanken will auch das einfache Volk irgendwie gerne sich geistig vorstellen können. Dann kriegt es auch das Angebot Goethe gemacht. Und damit das deutsche Volk weiß, was es zusammenhält, singt ihm dann ausgerechnet ein Holländer vor, Goethe war gut, Mann, der konnte dichten. Und dann weiß man, mit dem gehören wir zusammen. Rudi Carrell war das. Nein. Ach, eins hast du, glaube ich, auch noch angesprochen. Das mit der Geschichte, ne? Das ist auch so, das ist eine lustige geistige Krücke. Die ist deswegen lustig, weil sie so fadenscheinig ist. Das mit der Geschichte soll einem ja auch irgendwie vorstellbar machen, dass uns was zusammenhält, jenseits dessen, dass wir eben in diesem Zwangswillensverhältnis zur politischen Hoheit stehen. Was soll uns das klar machen? Das Argument ist schon länger so. Es ist absurd, ja? Und wenn, das ist deswegen andererseits so fadenscheinig, dieses Argument. Vorstellen soll es einem ja gerade etwas getrennt vom Willensverhältnis zwischen politischer Zwangsgewalt und Staatsbürger. Aber was einem da als Vorstellung serviert wird, was schon länger so ist, besteht dann andererseits in nichts anderem, als dass politische Hoheiten die Leute auf diesem Gebiet hier schon öfters mal in Kriege gejagt haben, öfters mal in die Armut getrieben haben und so weiter. Also landet es dann dem sachlichen Stoff nach, das Geschichtsargument. Haargenau dort, wo sich eigentlich drumherum mogeln wollte. Der ganze Zusammenhang ist einer durch politische Gewalt erzwungener. Das ist kann man vielleicht mal ins Deutsche Historische Museum gehen und sich da die Kommentare angucken. Das ist ganz witzig, weil das geht ja weit zurück, das geht bis zur Römerzeit zurück. Da werden Hoheiten besprochen, die haben mit dem heutigen Staat rein überhaupt nichts zu tun. Also die Hoheiten, die mal den Bauernkrieg niedergeschlagen haben, die haben wirklich mit der Demokratie heute nichts zu tun. Und trotzdem wird alles und jedes wird unter dem Vorzeichen begutachtet, es diente der Herausbildung von dem und dem. Was wiederum der Herausbildung von dem und dem, bis es zum Beispiel bei der Demokratie landet. Niemals ist es, das wäre vielleicht noch eine halbwegs rationelle Betrachtung, die Hoheit hat sich verändert und verändert, bis sie schließlich das heutige Gesicht hatte mit einer anderen Produktionsweise. Aber auch das kommt nicht vor, sondern es erscheint Naturgesetzlichkeit scheint es alles auf die Herausbildung eines optimalen Staatswesens zuzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig so analysiert habt. Ja, sachlich ist es Unfug, weil lauter unterschiedliche Produktionsweisen und Herrschaftszwecke zitiert werden, die zum Teil richtig so im Gegensatz zueinander standen, dass es zwischendrin auch mal richtig gekracht hat. Das ist sachlich Unsinn. Wenn es aber eine Kontinuität gab, dann besteht sie ausschließlich in dem, was das geschichtliche Nationalismusargument gerade umschiffen will. Die einzige Kontinuität, die bestanden hat, ist, dass die Menschen nicht eine Sekunde ohne Herrschaft schlaufen konnten. Die hat es gegeben. kann man nicht bestreiten. Zum Separatismus hattest du auch kurz angetippt, ein Wort. Der Separatismus ist eine Sumpfblüte des Nationalismus. Der Separatismus, der ist unzufrieden mit der Herrschaft, unter der er lebt. Will sich aber nicht durchringen zu so einem Gedanken, was an der Herrschaft eigentlich Mist ist. Sondern denkt gleich, schlecht an der Herrschaft ist, dass es nicht die eigene ist. Also man merkt, der Separatismus ist wirklich nichts anderes als ein Klon des Nationalismus, des Staatsangehörigkeitsdenkens, das sich als einzige Alternative zur abgelehnten Staatsangehörigkeit eine neue Staatsangehörigkeit vorstellen mag und dafür kämpft. Das wäre meine Kritik am Separatismus. Ich finde, du greifst zu kurz, wenn du den Separatismus reduzierst auf dieses wirklich stupide Argument, die bisherige Herrschaft ist auf eine schlechte, weil es nicht die unsere ist. Und wir definieren, wer jetzt die unsrigen sind und wollen da raus. Weil regelmäßig hat es doch ganz handfeste inhaltliche Interessen gehabt. Dass Jugoslawien zum Beispiel auseinandergeflogen ist und in lauter ein halbes Dutzend Einzelstaaten zerhauen worden ist, hat doch zum Beispiel angefangen mit dem von dem werten Herrn Genschan so hochgelobten slowenischen Freiheitsdrang zu tun, wo eine privilegierte, fortgeschrittene Region eines Gesamtstaats gesagt hat, wir stehen uns einfach besser, wenn wir unseren eigenen Laden machen und nicht mehr diese Hungerleider in Kosovo unterstützen müssen. Da war dieses Wir und Die, so wie EU versus Rest der Welt, ja auch im Wesentlichen eine recht ökonomische Konkurrenzaussage. Oder Lega Nord versus Süditalien. Wir sind die erfolgreiche Industriehälfte des Landes und auf scheiß Neapel. Ja, die Lega Nord ist ja noch nicht so weit, wie die da in Jugoslawien dann gegangen sind. Aber die Logik dieser Argumentation von separatistischen Nationalisten, die ist bei dem, was jedenfalls so modern, so umtriebig ist, regelmäßig genau die gleiche. Also bei der Sowjetunion haben so eine Gedanken auch eine ganz große Rolle gespielt. Ja, da muss man, glaube ich, auseinanderhalten, ob praktizierende, regierende Nationalisten zu dem Schluss kommen, sie wollen ein eigenes Staatswesen aufmachen vom Standpunkt ihres erfolgreichen Fortkommens, als wie wenn es ein Separatismus von unten als Aufstandswesen und so weiter ist. Also die zum Beispiel die Zerlegung von Tschechien, Slowakei, du bist also von hinten und vorne von niemand von unten bestellt gewesen. Das hat zu der Geschichte von Transformation, man schmeißt den Realsozialismus weg auf welche Weise, sehr man erfolgreich mit der Nation, besichtigt das vom Standpunkt, da schleppen wir das oder dem, damit es eigentlich ist. Und betreibt dann die Sezession, das ist dann so ein Separatismus, überhaupt die Bezeichnung von oben. Natürlich ist es zentral, und vor allem wenn er wuchtig werden soll, einer, der von oben kommt. Der aber seine Wucht doch regelmäßig dadurch aufgewinnt, dass er im ideologischen Kampf auch Massen auf seine Seite zieht. Der schottische Nationalismus, der Großbritannien sprengen könnte. Der Lega Nord-Separatismus in Italien. Das sind sowohl Schichten von oben, von eindeutig von einem eigenen Teilstaat profitierenden Konzern Finanzkapital hin. Und andererseits Massenbewegungen, die es bis hin zu beinahe Mehrheitsparteien im Parlament bringen können. In Schottland zum Beispiel, glaube ich, im Augenblick regiert da die Nationalistische Front. Das, was du bei mir zu einfach findest, das ist, dass ich den Separatismus, wenn er fertig ist, charakterisiert habe. Da beharre ich drauf, dass der dieses Primitive ist. Weil das ist in Jugoslawien schon losgegangen mit solchen Klagen, die übrigens auch alle nationalistisch gedacht, mit solchen Klagen wie: Der Landesteil ist doch der Parasit und wir sind die, die mit unserer Schaffenskraft was Richtiges hinstellen. Mit solchen Klagen, die auf ökonomische Unterschiede im Land, auf ökonomische Schäden, auf ökonomische Ausstattung und so weiter hinweisen. Aber wenn der Separatismus Separatismus wird, dann wirft er das, womit er argumentiert hat, erstmal weg. Und fasst sich in der gewalttätigen Abstraktion als Programm zusammen. Jetzt wird dafür gekämpft, dass wir den uns gemäßen Staat bekommen. Und wenn dann der Kampf läuft, ist die nackte, brutale Frage das einzige Programm: Wer gehört dazu und wer gehört raus und erschossen? Jetzt merkt man dann, der Separatismus, der wird eine pure, also wenn er richtig zum Separatismus wird, wird er zum kriegsmäßigen Klären der Staatsangehörigkeitsfrage und wirft alles, womit er sich vielleicht zu dem Standpunkt mal hin argumentiert hat, das Ökonomische, das Soziale, das Kulturelle, der ganze Rotz, der da als Begründung eine Rolle spielt, wirft in dem Moment, wo er richtig als Separatismus dann zu Werke geht, ins Feuer. Das wird zum Mittel, das wird zu dem, was für den Kampf der Staatsangehörigkeits- und Staatsgründungsfrage wird dafür verheizt. Das war die Härte, auf der ich rumgeritten bin. Und deswegen sage ich auch Lega Nord, das ist natürlich, da haben sie sich noch nicht zu durchgerungen. Das ist noch so, wie soll man sagen, so auch ein bisschen einfach föderalistisches Gefeitsche. Roma mangia soldi, das wollen sie nicht. Rom frisst Geld. Der Witz ist der, also das ist wenn mal einer reingeht, kann er sich das mal, es ist wirklich lohnt sich, das mal klar zu machen, dass unter die Geschichtswissenschaft funktioniert. Weil du gesagt hast, eins wird weggelassen, dass es immer eine Herrschaft gegeben hat. Das ist genau der Punkt. Also es wird zum Beispiel gesagt, die Aktion derjenigen Herrschaft bewirkte, dass von unten plötzlich irgendein Ständewesen oder ein Parlament oder sonst was, also was ähnliches, entstand. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, ein historisches Museum zur Zeit von Kaiser Wilhelm II., das hätte völlig anders ausgesehen. Da hätte man gesagt, da war der Arminius, das war ein Glanz von der Herrschaft, und der hat Deutschland erfunden. Und heute geht es ein bisschen hintenrum. Sagt man eben, nein, es war ja gar nicht die Herrschaft, es waren immer die Untertanen. Die haben Deutschland zu dem gemacht, was es heute ist. Und das ist diese Art von demokratischer Begründung der Herrschaft. So. Ein ganzer Berufsstand der Elite lebt davon, wird dafür staatlich ausgehalten, dass er diesen Schein einer jenseits des staatlichen Zugriffs begründeten Begründetheit des heutigen Staates und seiner Gesellschaftsordnung strickt. Und immer wenn sich gerade am Staat was ändert, muss er ein bisschen umstricken. Deswegen braucht ja übrigens jetzt das Vereinigte Deutschland ein neues historisches Museum. Die Brüder und Schwestern drüben haben auch was beigetragen, das Ampelmännchen. Ja, vielleicht könnte man noch mal was sagen. Das war ja ein bisschen vom Rassismus geredet. Es gibt ja auch die entgegengesetzte, von oben durchaus gewollte, also wir achten unsere ausländischen Bürger. Das ist ja eigentlich im Grunde im Augenblick die herrschende Sicht. Ja, die, die da sind, die soll man halt nicht verhauen. Sonst soll sich die halt auffügen. Gehört zum bürgerlichen Anstand dazu. Also diese Zumutung, sich auch gefallen zu lassen von denen, die hergeholt worden sind. Soll man tolerieren. Und tolerieren heißt immer genau wissen, dass das eigentlich andere sind als die hiesigen. Aber sich bremsen in der Frage, die gehören nicht hierhin. Das ist das verlangte Volksbewusstsein zur herrschenden Behandlung dieser Leute als Menschen mit Migrationshintergrund. Das wird der Mensch auch nicht los in der herrschenden Optik. Eine Orgie in der Geschichte, da könnte ich nochmal ein Beispiel durchführen, wenn ihr noch Lust habt. Eine Orgie in der Frage ist dieses Eurotheater jetzt. Ich glaube, in dem Ankündigungsblättchen stand auch dieses Stichwort, die faulen Griechen. Da kann man nämlich noch Folgendes studieren. Der Nationalismus der Leute, der ist so grundsätzlich für den Laden, wie er ist, dass ihm die oben immer sagen müssen, wofür er gerade sein soll. Der ist anleitungsbedürftig. Und da ist eine richtige Anleitungsorgie in der letzten Zeit gelaufen. Diese Tour, den Euro auf diese Weise zu retten, die deutsche Politik gemacht hat, zu sagen, alles solide in Euroland, außer Griechenland. Es war eine politische Linie, wie man den Euro retten wollte, wie man gesagt hat, wir grenzen diese Krise ein, wir lokalisieren sie da, wo die Finanzmärkte das erste Misstrauen an eine Euro-Staatsschuld geäußert haben, Griechenland. Es war eine politische Linie, die sie deswegen so gemacht hat. Die ist dem Volk vorgelegt worden als faule Griechen machen uns fleißigen Deutschen das Leben schwer. Es war die nationalistische Übersetzung einer finanzpolitischen Kalkulation Deutschlands für den Euro, für den normalen Nationalisten. Na, dann hat ihm die Bild-Zeitung eben die Welt erklärt, faule Griechen stehen im Gegensatz zu uns fleißigen Deutschen. ein richtiger Beispielsfall für das Dumme und Gemeine am Nationalismus. Denn da ziehen sich Leute einen Gegensatz zwischen sich und irgendwelchen da am Peloponnes an. Die kennen sie überhaupt nicht. Die kennen diese Griechen nicht. Schon gleich nicht sind sie in der Lage, mit denen einen Gegensatz zu haben. Aber sie stehen zu ihnen in einem. War wirklich nicht ein Selbstfabrizierter. So, in welchem Gegensatz stehen sie denn? Ja, das ist so. Griechische Unternehmen haben immer weniger Profit gemacht, sind immer mehr pleite gegangen, haben immer weniger Marktanteile auf der Welt gehabt. Warum? Naja, weil deutsche Unternehmen ihnen die Profite und die Marktanteile und den Umsatz und das Kapital weggenommen haben auf diesen Märkten. Womit haben sie das gemacht? Das haben sie dadurch gemacht, dass man aus diesen deutschen Billiglöhnern unendliche Mengen von kostengünstigen und profitträchtigen Waren herauswirtschaften konnte. Also haben die Unternehmen vom deutschen Standort aus wirklich einen Gegensatz. Erstmal zur griechischen Wirtschaft, nämlich den Gegensatz der Weltmarktkonkurrenz. Ausgetragen allerdings auf Kosten der deutschen Beschäftigten. Und darüber ist auch wirklich ein Gegensatz hergestellt worden zu griechischen Arbeitnehmern. Denn griechische Unternehmen haben ihre Konkurrenzniederlagen abgewickelt, wie das Unternehmen machen. Sie haben ihre Leute noch schlechter bezahlt. Sie haben Leute arbeitslos gemacht und dann war eine Runde Gegensatz der Weltwirtschaftskonkurrenz zwischen Deutschland und Griechenland und seinen Unternehmen gelaufen. Und die Unternehmen und die Staaten mit ihrer Standortkonkurrenz, die hatten jetzt wirklich die Arbeitsvölker in einen Gegensatz gebracht. Und welche Erläuterung bekommt der Nationalist von oben? Wenn es da die arbeitslosen Griechen gibt, darf er drauf zeigen, die faulen Schweine, die faulen Griechen. Und wenn es ihnen Mühe gekostet hat, dieser Wettbewerb der Nationen, der auf seine Knochen gegangen ist, darf er drauf stolz sein, wir die fleißigen Deutschen. Und das war wirklich die nationalistische Volksinformation über ein Stück europäische Weltwirtschaftsaffäre. Dann war das Volksbewusstsein da. Und plötzlich musste dieser so schön hergestellte deutsche Nationalismus fertig verhetzt gegen die faulen Griechen umerzogen werden. Die besonnenen Patrioten kriegten einen Einsatzbefehl. Ja, warum? Weil der deutschen Politik natürlich aufgefallen ist, Griechenland ist ja nicht bloß Wettbewerb. Griechenland ist ja auch Markt für deutsche Produkte, für Kredite der Deutschen Bank. Und vor allen Dingen ist Griechenland Euroraum, gehört mit zu dem großen Versprechen dieses Geldes für Kapitalisten aller Herren Länder, wenn ihr den Euro in der Hand habt, steht euch das große Euroland als Anlagesphäre zur Verfügung. Das soll für dieses Geld sprechen, in dem Deutschland seine Weltmarkterfolge machen will. Indem es letztlich das Ergebnis aller Weltmachtbemühungen als Weltwährung haben will. Und so beschließt die deutsche Politik, Griechenland darf nicht untergehen. Dann hat es zwar niederkonkurriert, aber es darf um des Euro willen und um des Euro-Raum willens nicht untergehen. Also gibt es diese unaussprechlichen Vorkehrungen wie einen europäischen Stabilitätsfonds für Griechenland. Das ist natürlich jetzt eine harte Nuss für deutsche Nationalisten. Warum müssen wir den faulen Griechen helfen? Einfache Antwort. Wir tun das für uns und nicht für die. Genau. Gar nicht so einfach. Aber die Frage ist sogar den deutschen national denkenden Menschen richtig gehend nahegebracht worden. Stellt euch mal die Frage, warum müssen wir den Griechen helfen, obwohl sie die faulen Griechen sind. Das war die Antwort. Das tun wir gar nicht für die Griechen, sondern das tun wir für uns. Das war natürlich wieder eine nationalistische Lüge. Jetzt sollte sich allen Ernstes der normale Mensch auf der Straße dieses Wortungetüm ESF, ich krieg's nie hin, Ding, sollte sich zu Herzen nehmen und sagen, das tun wir für uns. Interessant an der Argumentation ist eben, es wird gar nicht so eine europäische Solidarität oder sowas da zusammengeheuchelt, sondern es wird mit Eigennutz argumentiert. Aber Lüge ist das natürlich, nämlich die vorhin schon mal zitierte Lüge, wer ist denn dieses uns? Seit wann ist die Rettung des Finanzplatzes Europa und der deutschen Commerzbanken ein Nutzen für uns alle? Hat Kohl doch gesagt, wenn es den Banken gut geht, geht es uns auch. Ja, klar, in gewisser Weise wird sich auch auf dieses eingetrichterte Abhängigkeitsbewusstsein immer verlassen. Ne? So in dem Sinne, wenn man den Pferden zu fressen gibt, haben die Spatzen noch was von den Pferdeäpfeln. Wenn es nur so wäre. Das Abhängigkeitsverhältnis ist ja leider ein bisschen härter, als das für die kleinen Leute noch Brosamen vom Tisch fallen. Die werden ja dafür rangenommen. Aber lassen wir mal, jetzt war jedenfalls der Umerziehungsbefehl unterwegs. Und der Umerziehungsbefehl geht übrigens, man merkt, es ist genau dieselbe Logik wie bei den Zuwanderern. Die nutzen doch uns. Also es wird mit dem nationalen Nutzen argumentiert. Das tatsächliche Programm, das dann mit Griechenland gemacht wird, hat ja bekanntlich seine Härten. Um eben diesen Beweis zu führen vor den Finanzanlegern der ganzen Welt, dass man Griechenland als Bestandteil eines soliden Geldes aufrechterhält, verlangt die Politik diese eisenharten Maßnahmen des alles privatisieren, alles soziale einsparen, überflüssiges Volk freisetzen und so weiter. Und darein darf sich jetzt unter Anleitung von oben wiederum der national denkende Deutsche reindenken. Er muss zwar für die Stützungsmaßnahmen für Griechenland sein, darf sich aber gleichzeitig darüber freuen, dass das den Griechen nicht gut bekommt. Also ihm wird etwas, was damit gar nichts zu tun hat, diese Stabilitätsmaßnahmen und diesen Stabilitätsbeweis, den die deutsche Politik gegen den Staat Griechenland durchsetzt, das wird dem Nationalisten jetzt übersetzt, das ist Schulung von Nationalismus, dass er bei seiner Einsicht in Griechenland muss geholfen werden, auf seinen anerzogenen Brass, das sind die faulen Schweine, nicht verzichten muss. Weil die Hilfe an Griechenland kommt ja gerechterweise wie eine einzige Strafmaßnahme für die faulen Griechen vor. So, das ist alles abgelaufen in den letzten Wochen als Volkserziehung. So geht nationalistische Volksführung. Also, das mit den Frauen, das kann man etwas diffiziler bringen. Und zwar hört man in dem Zusammenhang, und das habe ich für besser, die haben über ihre Verhältnisse gelebt. Die sind nicht unbedingt faul, sondern die haben sich zu viel gegönnt, was ihnen eigentlich gar nicht zusteht. Das ist noch viel schlimmer als die Faulen. Ja, das ist die andere Seite, weil das ist die Erklärung, warum mit einem Mal in Griechenland nichts mehr geht. Da wird nicht der wirkliche Grund gesagt, nämlich dass für diesen Beweis Deutschland regiert durch in der Frage, wo der Euro ist, da wird knallhart für ein starkes Geld gewirtschaftet, das ist der wirkliche Grund. Erklärt wird es als, dass in Griechenland kein normales Leben mehr geht. Das liegt daran, weil die vorher das normale Leben schon ruiniert haben. Das ist dann über die Verhältnisse gelebt. Aber dieses mit den faulen Griechen, das hat den nationalistischen Ertrag für den Menschen, es ist ja jedem im Lande irgendwie hier geläufig, dass für diese wunderbaren Euro-Rettungsmaßnahmen er irgendwie in Dienst genommen wird von Griechen. Und das darf er sich zurechtlegen als das. Da leistet er ein Opfer, er leistet einen Dienst, er ist fleißig, weil die anderen ein Loch gerissen haben. Ich habe mal noch eine Frage, ich habe mich neulich gestritten mit Leuten, die sich auf die Fahnen schrieben, Kritik an der Nation zu üben. Über ein Feld, ich weiß nicht, ob das jetzt super reinpasst, nennt sich Wiedergutmachung. Und zwar geht es um das Thema Zwangsarbeiter im Zweiten Weltkrieg und die stritten dafür. Wir hatten beide nicht so recht Argumente, deshalb frage ich jetzt einfach. Die stritten dafür, dass Deutschland diese Zwangsarbeiter entschädigt. Und da meinte ich, dass das ein komisches Argument ist, dass man sozusagen als Kritik an der Nation nichts weiter vorbringen kann als so eine Art Harmonietheorie, die dann, wenn die Ausgleichszahlungen oder wie auch immer geleistet sind, so eine Art Wiedergutmachung in Kraft tritt. Sondern dann könnte man ja genauso anfangen zu sagen, ja, was sind denn die Arbeiter hier im Staat? Nichts anderes als gezwungen zur Ausbeutung oder so. Das war jetzt ein bisschen schiefes und noch verkürztes Argument. Jedenfalls kam uns darüber in die Haare. Kann passieren. Man gönnt sich ja sonst nichts. Hast du da irgendwie ein... Also ich würde bei dem Thema Wiedergutmachung würde ich wirklich erstmal näher an dem Thema bleiben. Nach einer Seite ist diese Sache mit der Wiedergutmachung ganz schnell und einfach erledigt. Die Leute, die da, sofern davon noch welche leben, Deutschland hat auch lange genug gewartet, ja. Die Leute, die da damals mal vom Nazi-Vorgänger des jetzigen Deutschland verschlissen worden sind, bei denen wird nichts wieder gut gemacht. Das ist grotesk, das, was damals denen angetan worden ist, geht sowieso nicht zu reparieren. Aber das, was die kriegen, ist auch einfach lächerlich. Es ist eine materielle, überhaupt nicht irgendwie ernstzunehmende Leistung an die. Es ist eine ideelle Anerkennung, dass der Vorgängerstaat des jetzigen Staats dem, wie der heutige Staat sagt, man Unrecht getan hat. Wiedergutmachung findet insofern nicht für die Stadt, sondern für den heutigen Staat. Ja, das war auch mein Argument, dass es ein sozusagen Parteiname ist, eigentlich, und sich aber als Kritik an der Nation ausgibt, weil man den Staat ja dazu nötigt, jetzt genau diese Zahlungen zu tun und das als besonders kritischen Standpunkt ausgibt. Das stieß mir so komisch auf. Ja, weil sich da Leute wirkt, also nach der einen Seite hin, ich gönne diesen Leuten, dass die irgendwas kriegen. Ne? Das ist nicht die schlechteste Verwendung von deutschen Haushaltsgeldern. Lieber sollen sie es da irgendwelchen noch überlebenden Zwangsarbeitern geben, als dass sie die de Maizière'sche Bundeswehrreform damit finanzieren. Aber das ist ja ein anderes Thema. Worüber man mit den Menschen reden muss, ist, wenn man sich mal klar macht, was der heutige Rechtsnachfolger des faschistischen Staats damit macht, und deswegen sieht die Wiedergutmachung auch so aus, dann taugt es einfach nicht, dafür Partei zu ergreifen. Der Rechtsnachfolger des faschistischen Staats will damit nämlich sagen, insofern er in Form von so einer kleinen Prämie das, was der Rechtsvorgängerstaat gemacht hat, als Unrecht anerkennt, setzt er sich als besonders guter Rechtsstaat in der Staatenwelt in Szene. Es ist eine Adelung des nationalen Willens des heutigen Staats, wofür die paar Überlebenden herhalten. Es ist aber jetzt auch nur eine, das ist die Seite der Propaganda für sich selber, aber ich glaube, es war jetzt ein entscheidender Unterschied gewesen. Also der wirkliche Wiedergutmachungsgeschichte war ja Israel. Und da hat die DDR gesagt, haben wir nichts mit zu tun, wir waren eben keine Faschisten. Und die Bundesrepublik war ganz unglaublich scharf drauf, Israel wieder gut zu machen. So, was war der Grund? Naja, sie wollte eben damit wirklich dokumentieren, wir sind der einzige Rechtsnachfolger in Deutschland. Es gibt außer uns niemanden. Und deswegen hat man natürlich, nehmen wir auch Stellung dazu, zu dem, was die Nationalsozialisten machen, so als wäre es unser Fehler gewesen. Weil wir uns dafür verantwortlich erklären. Aber in dem Akt, wir erklären uns dafür verantwortlich, sagen wir, das war ja damals durchaus umstritten, wir und nicht die DDR sind die souveräne deutsche Macht. Ich glaube, das war der Punkt. Der Kriegsverlierer Deutschland reüssiert, will wieder einsteigen als anerkannte Macht in der Staatenwelt. Dafür haben sie das gemacht. Diese Sorte Wiedergutmachung übrigens, da glaube ich nicht, dass sich die, mit denen er sich gestritten hat, wirklich ernsthaft für einsetzen würden. Wenn man der nämlich mal nachgeht, dann war diese Wiedergutmachung an den ermordeten Juden, bestand interessanterweise aus lauter Waffenlieferungen an den israelischen Staat. Das war aber die Sorte Einstieg, die dieses Nachkriegsdeutschland in die westliche Staatenwelt gesucht hat. Und gleich natürlich Mustergnade der Demokratie. Das ja. Aber ich glaube, die, mit denen er sich, so wie ich deinen Streit verstanden habe, die irren sich in dem Zweck dieser Wiedergutmachung, denken irgendwie daran, das wäre wirklich dafür da, dass die paar Überlebenden, also die Faschisten waren ziemlich gründlich im Verschleißen von Zwangsarbeitern, also das haben nicht so viele überlebt. Und dann hat der Nachfolgerstaat noch lange gewartet, bis eine biologische Lösung weitestgehend eingetreten war. Und jetzt hat er die restlichen mit so einer Stiftung da abgefunden. Die täuschen sich in dem Zweck, die meinen wirklich, das wäre irgendwie für diese Leute eine Wiedergutmachung. Und meinen deswegen, es wäre eine feine Sache, sich dafür einzusetzen. Und das ist auch hier die andere Seite, die möglich dabei ist, ist im Westen dann schon ihr Bekenntnis zur Nation in der Forderung, dass der sich auch wirklich zur Vergangenheit bewältigt und als Vortrag in Praxis. Okay, also das ist so ungefähr, ich habe jetzt einen Nationalismus, den ich sofort überwinde, wenn die deutsche Nation mir ihre Güte darin beweist, dass sie sich negativ zur Hitler-Vergangenheit abgrenzt. Und dann reichen dann auch Thesen, die sind auch wohl ausgesucht. Ne? Also ganze Millionen Kriegsleiden interessieren dann ja auch nicht, sondern die sind auch wohl ausgesucht, da die moralischen Gesichtspunkte, die wir haben. Also das kann deswegen sein, dass ich da dass die dann auch so drauf erfahren, dass das die Quelle davon. Ich denke, das müsste man den schon sagen, dass es sehr antikritisch ist, was sie da fordern. Also, dass sie eigentlich ziemlich genau das Gegenteil von dem machen, was sie angeben, was ihr Ziel ist. Sie versuchen halt vom Staat Wohltaten zu verlangen, selbstlose Wohltaten. Und das ist eine Art und Weise, sich genau diesen Staat schön zu decken, wenn man gerade inzwischen versuchen möchte. Also, ungefähr schief habe ich denn, war das auch mein Argument, aber. Ganz richtig gut habe ich es nicht hinbekommen. Ja, ich würde wirklich versuchen, diese zwei Schritte zu machen. Das, was Sie jetzt ausgeführt haben, das ist ja dann der zweite Schritt. Das wäre dann quasi die Frage, also das erste war, schau dir das mal an, was Sie da wirklich machen. Kann man da wirklich dafür sein? Ist das eine Wohltat an diese Leute? Oder geht es nicht darum, dass dieser Staat sich mit der Wiedergutmachung für sich was wiedergutmachen will, sich damit was finanziert? Dann wäre die zweite Frage der Anschluss, oder ist das allen Ernstes das, was dein Anliegen ist? Ja, das war die Überlegung von ihr jetzt. Ist es so, dass du das billige Anliegen verfolgst, einen sehr bedingten Zweifel an Deutschland zu äußern, um ihn dir von dem deutschen Staat ausräumen zu lassen? Nein, er ist nicht Nazi-Deutschland. Wer hätte das gedacht? Das ist wie der Fortgang in so einem Gespräch. Dann bist du bei dem, wo du, so wie du es erzählt hast, ziemlich schnell gleich mit der Tür ins Haus gefallen bist und gesagt hast, ihr denkt doch nationalistisch. Das ein bisschen beweisen ist ganz gut. Das sehen wir dann auch. Ist dann aber nicht der Satz aus der Ankündigung in einem Aspekt unrichtig, wenn man sagt, für unidiotisch, weil betrachtet man die internationale Konkurrenz, kann das ja durchaus ein untergegebenen Verhältnis ein gemeinsames Interesse ausdrücken, ebenso wie Corporate Aid. Was nicht heißt, dass wenn die Nation gewinnt, dass man da auch Gewinner ist, aber wenn die Nation verliert, dann ist man garantiert auch Verlierer. Ja, das ist eine beliebte, aber ganz verkehrte Theorie. Die operiert mit gezinkten Karten. Nach der einen Seite hin ist das Argument, die vergleicht die Art und Weise, wie die Menschen in so einem Weltmarktführerstaat wie Deutschland als normale Menschen rangenommen werden, mit dem Zustand, in dem Völker in der dritten Welt und anderswo oder in dem niedergegangenen Griechenland jetzt leben müssen. Da gucken sie nach außen und sagen, verglichen mit Griechen, verglichen mit Schwarzafrikanern und so weiter, geht es den Deutschen doch verhältnismäßig gut. Und schlussfolgern vollkommen unberechtigterweise, dass insofern die Insassen Deutschlands relativ doch Nutznießer des Erfolgs der deutschen Nation seien. Jetzt sind sie beim inneren Verhältnis und über dieses innere Verhältnis sagen sie eine Unwahrheit. Die sind nämlich nicht die Nutznießer von deutschen Weltwirtschaftserfolgen, sondern sie sind das Mittel deutscher Weltwirtschaftserfolge. Aber sie wären die Geschädigten, wenn Deutschland seinen Kampf verliert. Die Sklavenruderer in der Schlacht von Lepanto auf beiden Seiten haben genau gewusst, ob denn entweder mein scheiß Sultan nicht gewinnt oder dieser blöde Adlige auf der christlichen Seite, dann gehe ich mit meinem Kapitän unter, wenn die mich haben. Also so, und die auf beiden Seiten wie die Blöden gerudert, um zur siegreichen Partei zu gehören. Sklaven waren sie hinterher vorher wie... Ich habe auch gewusst, dass das nichts ändert. Aber wenn Sie sagen, ich rudere doch jetzt nicht mit, weil das ist doch nicht mein... Nein, aber das Wehren von dir ist nicht in Ordnung. Das Wehren ist nicht in Ordnung, sondern das ist gar kein Konjunktiv in der Frage. Das Verhältnis ist anders. Die Leute sind, das wird ihnen sogar in gewisser Weise dauernd gesagt, mit der Höhe ihres Lebensunterhalts, da sollen sie günstig sein, und mit dem, was von ihnen als Leistung abverlangt wird, da sollen sie üppig sein, sind sie das Mittel des Weltwirtschaftserfolgs der Nation. Und im Preis inbegriffen ist, und zwar nicht in irgendeiner möglichen Zukunft, sondern in der reellen Gegenwart, dass damit ihr Lebensunterhalt abhängig gemacht worden ist vom Gewinnen in einer Krise. Das ist nicht, dann geht es ihnen besser, sondern zu den schönen Eigenschaften eines Proletariats in einer Siegernation gehört, dass ab sofort sein bisschen Lebensunterhalt davon abhängig gemacht ist und dafür einzustehen hat, dass diese Siegernation ihren Sieg gegen alle Verlierer dauerhaft durchfechtet. Was ist denn daran gemütlich? Das ist der Irrtum, dieses und dann könnte ja auch die Niederlage kommen. Und da sehe ein Volk noch schlechter aus, als solange es auf der Gewinnerstraße ist. Das stimmt nicht. Diese Niederlage, an die da der Potenz nachgedacht wird, ist längst das Kriterium dessen, wofür sie herangenommen werden. Du musst Nerven behalten als Nationalist. Du kriegst ernstlich heute erzählt, scheitert der Euro, scheitert Europa. Da sollst du sagen, ja, dann Augen zu und durch. Ist euch klar, was einem da erzählt worden ist? Das kleine bisschen, was bei einem beschäftigten Menschen geht, dass er halt morgens in die Fabrik geht, am Monatsende auf seinem Girokonto das bezahlt kriegt, was ausgemacht ist, und er seine Miete bezahlt oder seine Abzahlung aufs Eigenheim macht. Das, was der da bekommt, ist gar nicht etwas, was er als Besitzstand von sich denken kann, wenn er das mal vernünftig nachdenken würde. Sondern dem wird gesagt, das alles ist eine abhängige Variable in einer Führungsnation vom Durchfechten der Führungskonkurrenz. Sonst geht nichts. So anspruchsvoll ist es in so einer Nation, wovon es abhängt, dass man beschäftigt ist. Das wäre meine Gegendarstellung zu diesem, was wäre, wenn. Es ist längst. Aber das wissen doch die Leute auch. Wenn die ihre Überstunden schieben, weil der Betriebsleiter gesagt hat, Mann, ey, die Konkurrenz setzt uns jetzt aber sehr zu und ich sage euch, wenn wir das bis Weihnachten schaffen, das zu drehen, dann muss ich leider Insolvenz anmelden. Und dann machen die halt ihre Überstunden, ihre Unbezahlten. Weil ihnen das einleuchtet. Und gegen diese Art von Fehler habe ich mich heute Abend mal wieder versucht, in die Bresche zu gehen. Und diese Art, sich die Abhängigkeit als nützliche zurechtzulügen, mit dem Verweis, es könnte ja auch noch schlimmer kommen. Ja, es kann doch aber wirklich schlimmer kommen. Das Argument ist von der Verpflichtung. Warum kommt es denn vermutlich schlimmer? Ohne Spekulation ist dir klar, dass die Menschen derzeit in den Weltwirtschaftszentren mit der schönen Inanspruchnahme konfrontiert sind. Das Kapital hat zu viel, um damit Erfolg zu machen. Das will ausgefochten sein. Dafür sind jetzt Völker da. Und wer sagt, dann setze ich auf Sieg, der hat sie nie alle. Das war mein vornehmes Wort unvernünftig. Das lege ich jetzt theoretisch in eine unübergehbare Größe der Natur. Das Kollektiv, das der Staat erzeugt, die Deutschen, ist ein natürliches Kollektiv. Diesen Fortgang macht nicht jeder Nationalist, den muss man auch nicht unbedingt machen. Aber das ist ein Fortgang, der aus diesem Denken herauskommt. Das ist schon so, den macht wirklich nicht jeder. Okay.